Fanboys. Heute mit dem Dom. Ja, hallo, und mit dem Tobias. Hallo, grüß Gott. Guten Tag, grüezi. Und dem Marcel. Ja, hallo. Und dem Martin. Servus miteinander. Wenn man schon irgendwie alles Mögliche auffahren an Grüßen. Wir sind zu viert. Es ist schon lange her, dass wir zu viert waren. Und es ist auch schon lange her, dass das Münchner Studio komplett besetzt war. Insofern, hurra, hurra. Aber es ist ja auch eine wichtige Folge diesmal wieder. Eine Post-Keynote-Folge. Da muss man auch hier in voller Mannschaft auffahren. Bevor es damit allerdings losgeht, haben wir noch einen Zahlenfakt. Marcel. Dom, habe ich jetzt einen Wackler im Kabel oder nicht? Muss ich das austauschen oder nicht? Das ist der Zahlenfakt. Das war als das Bild gerade weg war, ja, hattest du einen Wackler im Kabel. Das hat sich aber schon erledigt mittlerweile. Für alle von zu Hause. Wir hatten schon mal im Mikro einen Kabelwackler. Ach so, das stimmt. Es war einfach wirklich, du hast gedreht und ausgesteckt und wieder angesteckt und das war der Wackler. Martin hat so schnell anmoderiert, dass ich nicht dir die... Ja. Profis, die wir sind, machen wir trotzdem weiter. Zahlenfakt. Der Zahlenfakt. Wir haben zwei Zahlenfakten. Ich bin nur für einen. Jetzt sind wir mal zu viert und haben zwei. Also das ist meine Anekdote dahinter. Du kommst jetzt. Anekdote. Ja, ja. Okay. Anekdote klingt so wie Synode. Deswegen, ich beziehe mich auf die Synode von Rom im Jahr 382. Das ist nämlich unsere Folgennummer. Und da wurde festgeklopft, was so in die Bibel reingehört und was nicht. Muss man ja auch irgendwann machen. Ist ein bisschen lang her, dass das so festgelegt wurde. Vor allem, was ich sehr interessant fand, war, dass die Synode außerdem den Apollinarianismus verurteilt hat. Ja, das ist, wenn man zu viel Mineralwasser trinkt. Genau, deswegen, um den Witz zu beenden, jetzt alle Gerolsteiner trinken. Haha! Das war's. Ja. Also 382, da wurde alles festgemacht aufs Jota. So. Und ich habe keinen zusätzlichen Zahlenfakt, also schon, aber nur indirekt. Nämlich, ich finde es viel lustiger, wir haben einen Spin-off. Also nicht wirklich, weil ich glaube nicht, dass der deswegen uns gemacht hat, aber es gibt den Anerzählt-Podcast. Das ist mir letztens über den Weg gelaufen und Anerzählt macht Folgendes. Ein Fakt basierend auf der Folgennummer. Deshalb hat er zur Folge 382 Mondgestein und der ist schon viel weiter, der ist jetzt bei 600 irgendwas, glaube ich, und wir verlinken jetzt hier mal die Liste aller Episoden. So, die Frage, es könnte sich ja ein Hörer oder eine Hörerin die Arbeit machen zu vergleichen, ob wir bessere oder schlechtere Zahlenfakten hatten. Ich glaube letzteres. Ich wollte auch gerade sagen, also das ist im Prinzip eigentlich Fanboys auf das Wesentliche gekürzt. Fanboys Miami. Aber falls also es halt erwähnenswert, weil dem ist das letztes Mal weggelaufen, weil ich gerade so ein bisschen die Podcast-Landschaft Phrase ausgründen. Also mich würde total interessieren, ob alle Folgen aufgeschrieben, wo der Zahlenfakt identisch ist. Ja, wir müssen eine Crossover-Episode sein, aber ein paar sind das. Wir müssen bestimmt. Vor allem sei euch das ans Herz gelegt, weil wir ja, glaube ich, bis Folge 89 oder so, nee, bis Folge 95, glaube ich, keinen Zahlenfakt hat. Stimmt, die kann man dann einfach übernehmen. What? Ja. Irgendwie so. Ja. Gut, eben Pi ist Pi zum Beispiel und sowas ist... Schneiden wir vorne dran. Ja. Pi ist cool, weil das kannst du für Folge 3 machen, für Folge 31 machen, für Folge 314 machen und so weiter. Kann man was immer wieder so ausflachten. Weiter? 3, 1, 4... 1, 5. 1, 5, 9, 2. Das ist doch immer so schön bei Pi, wo du dann die ersten 5 Ziffern angibst und dann sagst, wie geht die Reihe weiter. Nun gut. Kommen wir zu den Nachrichten und da fangen wir gleich in Keynote-Reihenfolge sozusagen an. Als erstes wurde uns Apple Arcade dargestellt mit Preisen und Daten und ausgewählten Spielen und es ist alles so wie vermutet. Ja, 19. Dezember geht es los. Der Service kostet $4.99. Mal sehen, worauf sich das überträgt. Ich rechne mit 4,99 Euro. Und was für mich zumindest neu war, der erste Monat ist kostenlos. Ja. Durchaus relevant ist, wenn man sehen möchte, ob dieser Service Erfolg haben wird oder nicht. Ja gut, aber das ist irgendwie bei Subscriptions ja auch üblich, dass es halt einen Trial gibt. Dass es gleich ein ganzer Monat ist, ist natürlich... Ja, das, also ich denke schon, dass das 150 Länder sind am Anfang dabei. Interessant ist für die Länder, die nicht dabei sind, die dann plötzlich keine Apps mehr kriegen. Mhm. Wer weiß. Sagen wir so, das ist natürlich jetzt ein No-Brainer, mal diesen einen Monat sich das anzugucken. Ja. Und ja, das ist durchaus relevant, zumindest für die Spiele, die im nächsten Monat veröffentlicht werden und nicht Apple Arcade sind. Und du meinst das Pascal's Wager? Das, was? Oder gibt's da noch andere? Was? Nein, dieses Pascal's Wager, was sie auch vorgestellt haben, das Spiel von wem? Ah, oh, ich habe vergessen, wie die Firma heißt. Später dann, ja, ja. Nee, chinesisch, ja, glaube ich, oder? Ja, so ihr habt wirklich Rollenspiel Hack and Slay. Konfirmation, dass das nicht naja, okay, das, also es war nicht Pre-Order. Das könnte schon Free-to-Play sein trotzdem. Aber Pre-Order müsste dann jetzt auch schon gehen, oder? Insofern. Ja, ja. Das kann man ja so parallel machen. Genau. Ich muss aber sagen, also die 100 Spiele, die Liste haben wir hier verlinkt, oder? Wie war das? Wir haben eine Liste verlinkt, ja. Also es sind diese nicht alle 100 Spiele drauf, sondern nur eine ausgewählte Liste, wo man eben schon aus anderen Quellen weiß, dass die jetzt mit Apple Arcade starten. Die kompletten 100 Spiele gibt es, glaube ich, noch nirgends. Weil da ist ja schon viel Zeug dabei. Also was ich dann interessant finde, auch wie man aus der Apple Arcade selber wiederum da den Auswahl trifft, welche Spiele aus der Apple Arcade man jetzt spielt und findet und sucht. Weil, ja, ist da recht... Weil es ist, jetzt sind auch ein paar, also ich will leider zu viele spielen. Ich muss mir das leider auch angucken. Ja, was mich am meisten überrascht hat, war natürlich Manifold Garden, das Spiel, über das ich schon seit 15 Jahren berichte hin und wieder. Mhm. Das wird auf Apple Arcade kommen. It's nice. Das ist ja schon gespielt. Du hast es schon gespielt. Auf der XOXO vor 2 Jahren, glaube ich. Ja gut, oder 3. War eine Vorversion. Ja, ja, klar. Genau, ich habe auch mal auf der GDC eine Vorversion angespielt und habe ich nach einer Sekunde gedacht, nee, das spoil ich mir jetzt nicht. Was auch aufgetaucht ist, was lange untergetaucht war, war Where Cards Fall von Snowman. Dann, was ist denn noch hier groß? Kartenspiele ist so ein... Overland. Overland. Ist ja auch schon ewig angekündigt. Dann Jenny LeClue war, glaube ich, ein Kickstarter, ist auch schon ewig in der Mache, ist ein Adventure-Spiel, was eine sehr hübsche Grafik hat. Andere Spiele sind mir jetzt gar nicht so ins Auge gefallen, aber es kommt auf jeden Fall auch einiges, was vielleicht gar nicht, also auch das Sayonara Wild Hearts, was von Simogo auf der Keynote gezeigt wurde, einiges, was gar nicht geplant war für iOS oder Mac. War es andersrum nicht total bescheuert, dass so die Plattformen, die Tiny Wings, Flappy Bird und Crossy Roads groß gemacht hat, da mit einem Frogger-Klon, der eigentlich Crossy Roads ist? Also naja gut, das war das typische Tone-Deaf von Apple, was sie seit Jahren machen. Dieses Unterwasserspiel war ja Mars Awakens, oder wie das heißt. Mars auch Wakes. Was, ja genau. Na, das ist genau das Gleiche. Aber ich fand die ganzen Spiele fand ich, waren irgendwie so Big-Budget-Klone oder Kopien von Dingen, die wir schon 100-mal gesehen haben. Das Lustige ist, ich hatte als Assoziation bei den anderen gar nichts und bei Sayonara Wild Hearts halt Temple Run. Ja. Also, ja. Aber jetzt mal kurz zu diesem Frogger und begrenzt auch zu Shinsekai heißt das, glaube ich, oder so, also dieses Taucherspiel. Mhm. Da stehen irgendwie große Spielestudios dahinter und das sieht aus wie My First Unity. So, ja, aber Martin, das sind halt Cash Grabs gewesen. Aber ja, die Unterwassersounds, also die sind doch so authentisch. Wir haben Musik unter Wasser aufgenommen. Was geht denn, sag mal? Wie dumm hältst du mich? Aber das ist doch der Grund, was ich bei Apple Leute. Apple hat keinen Geschmack, was das angeht. Was Spiele angeht. Das war doch die lustigste Stelle überhaupt. Aber wo geht da diese Kompetenz verloren? Der Chef von Apple Arcade war vorher bei Twitch. Herrgott Sakra, Das kann doch nicht sein, dass sie von einem Job zum nächsten plötzlich erblöden. The aber only problem Martin, with Apple is they just have no taste. Martin, das war wirklich die lustigste Stelle in der ganzen Keynote, weil die kam zweimal vor, wo sie gesagt haben, wir haben uns auch ganz viel Mühe gegeben und Ton aufgenommen. Ja, aber das Stundenlang haben wir Ton. Euch ist schon klar, woher das kommt. Also das ist genauso dieselbe Gaga-Geschichte. So, wir haben jetzt dieses Telefon, das so komisch direkt aus dem Telefon Atmos rausrendern kann. Also muss Ton natürlich wichtig sein. Also es ist eine Checkbox. Ja, das ist die Gesamtmarketing-Situation hier, die nach wie vor spieletechnisch keine Ahnung hat und schmerzbefreit ist, hat dann auf die Feature-Seite gepocht und hat es dann so gemacht. Also das ist so absurd. Das betonen, ja? Die jetzt im neuen Telefon drin sind. Genau, die in die Schublade passen. Mhm. Und das ist Audio so eine, also ich meine, ja. Also ich hab keine Informationen darüber, wie Apple Arcade funktioniert, aber meine Vermutung ist tatsächlich, Apple hat denen ganz viel gezahlt, dass sie da was für Apple Arcade machen und die haben gesagt, ja gut, das ist Geld, was man gut für unsere anderen Entwicklungen brauchen kann. Ja. Haben einen Studenten eingestellt, der sich stundenlang hingesetzt hat und Fußtritt-Sounds auf verschiedenen Untergründen gemacht hat? Nein, und dann gibt es natürlich noch die andere Schiene, die habe ich jetzt auch vorgelesen, weil in der Liste nämlich von Spielen, die halt nicht für Mac geplant waren und deswegen jetzt auch für Mac erscheinen. Das darf man nämlich nicht vergessen, Apple Arcade ist nicht bloß iOS, sondern iOS, Mac und idiotischerweise Apple TV. Apple TV. Aber alles erst, wenn ihr updatet. Das ist so das Hauptproblem und deswegen, das wird noch lange dauern, bis ich das testen kann. Oh Gott, ich muss den Mac updaten. Ja, Arcade ist alles, Arcade ist Catalina und iOS 13, klar. Weil es ist ja doch dieses Mal das Nicht-Updaten-Jahr. Genau. Naja, keine Sorge, Catalina kommt ja eh erst Oktober. Was irgendwie wahrscheinlich 31. Oktober bedeutet. Moment, aber wie haben sie das angekündigt, dass es Oktober ist? Ja. Ah, cool, da muss ich mit der Bisserie gar nicht so ranklotzen. Ja. Also das Lustige ist, finde ich, die Kommunikation von William Chir, den Entwickler von Manifold Garden, der jetzt mehrmals in Tweets geschrieben hat, ich weiß nicht genau, wann Manifold Garden kommt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das echt ist. Übrigens, das Spiel wird noch ein Exclusive. Wird vor dem Embargo oder nach dem Embargo? Also nachdem es angekündigt wurde. Oh, Jesus. Übrigens wird es im Epic Store erscheinen. Erstmal für ein Jahr exklusiv und dann auf Steam. Und PS4 ist auch noch geplant. Manifold Garden? Ja. Ich finde das. Nein, Apple heißt Mobile Exclusive. Ja, ja. Also ich finde das interessant, wie exklusiv plötzlich immer weniger exklusiv wird, sondern einfach immer nur heißt. War auch nicht bei den anderen, sondern bei uns. Also bei Apple heißt exklusiv nicht auf Android und bei Steam heißt exklusiv nicht bei Epic und umgekehrt. Und bei PlayStation heißt exklusiv nicht auf Microsoft oder vielleicht auch Nintendo mal sehen. Da kannst du auf drei verschiedenen Plattformen exklusiv releasen, ist doch geil. Ja. Aber jetzt kommt September, am 19. September, ist so der Ankündigungsdatum. Und das heißt aber auch, iOS 13.0 gibt es auch am 19. September für die Leute. Ja. Ich dachte, skippen sie jetzt. Nein. Es gibt am 19. September gibt es iOS 13.0 und am 30. September, 11 Tage später, gibt es iOS 3.1. Weil ich habe bei Heise nämlich so komisch, Heise hat sich dreimal korrigiert in der Meldung. Das war so ein bisschen... Aber ernsthaft, diese so zwei Korrekturenmeldungen. Und das Allerbeste obendrauf ist auch noch, dass in iOS 13.1 dann noch nicht mal alle Features drin sind, die auf der WDC vorgestellt wurden. Die kommen later this fall. Mhm. Menno. Ja. Tja. Also jetzt abschließend mal so zur Betrachtung von Apple Arcade. Ich glaube, dass sie sehr viel Potenzial jetzt auch noch liegen gelassen haben und den Impact auf das Ökosystem möglichst schlimm gleichzeitig gestaltet. Hm. Also dieser einmonatige Trial heißt tatsächlich, meine Prognose ist jetzt, und ich korrigiere mich super, super, super gerne, ist, dass sie damit das Paid-Segment auf iOS zerstören. Ja. Und das war mir vorher nicht klar. Ich habe erwartet, dass sie es sehr einschränken, aber ich glaube, das hat das Potenzial, das zu zerstören. Ich sage zerstören Stern. Was ist der Stern? Der Stern heißt große Titel und Sachen, die viel Publicity haben, so wie Mario Jump und so, werden weiterhin Erfolg haben können als Bezahltitel. Ja, ich glaube, wenn du dein eigenes Franchise mitbringst, dann hast du weiterhin eine Chance, auch wahrgenommen zu werden. Aber so, ich glaube auch, das wird eine reine Fünftverwertungsplattform. So wie es halt jetzt auch in letzter Zeit ist mit, das Spiel kommt jetzt auch noch auf iOS. Wenn es auf Switch schon durch ist, dann kommst du jetzt noch auf iOS. Ich denke, die Indies werden es schwer haben. Entweder sind die in Apple Arcade drin oder sie sind nicht auf iOS. Okay, und jetzt die Begründung dazu. Warum wird es so schlimm fürs Paid-Segment? Der Monat Trial in Verbindung damit, dass Apple jetzt nochmal bekräftigt hat, dass zum Launch 100 Spiele gleichzeitig rauskommen. Das ist das Verrückteste, was ich jemals gehört habe. Wie kann man Potenzial so wirklich in die Tonne kloppen? Also selbst wenn ich sage, ein Monat Free Launch, da müssen alle Spiele erscheinen, hätte ich das in 4 Wochen gestapelt und jede Woche neue Highlights gebracht. Anstatt alles daraus, also vielleicht da habe ich es auch falsch verstanden. Ich hoffe immer noch, dass ich es falsch verstanden habe. Anstatt da alles gleichzeitig einem so vor die Füße zu werfen, sodass man sofort die Lust verliert und den Wert an eines einzelnen Spiels komplett verliert. Ich glaube nicht, dass du was falsch verstanden hast, Marcel. Das ist, glaube ich, einfach so. Das ist so. Ich glaube, in 2 Wochen werde ich nicht mehr das Gefühl haben, dass ein Mobile-Spiel irgendwas wert ist. Und das Dritte ist natürlich völlig idiotisch, aber geht halt bei Apple nicht anders, das jetzt zu starten, wo die Saison wieder losgeht bei Spielen. Ja. Wir hatten jetzt 3 Monate Durststrecke mit nix und jetzt geht's gerade wieder los. Ja. Und was sagt ihr denn zum Preis? Na, ist ein Kampfpreis. Schon, ja. Gell? Ich meine, ich habe mal geguckt, PlayStation Plus. Mhm. Wenn du es im Jahr bezahlst, kostet es auch 5 Euro im Monat. Und XBLA ist, glaube ich, auch so in der Gegend. Also es ist, die sind mit den Preisen schon so ein bisschen runtergegangen. Ich hatte die im Kopf ja noch beide. Ungefähr einen Zehner im Monat. Und also ich finde es. Also ich habe ja interessanterweise beide an der Stelle. Mhm. Und ich finde es interessant, diese Xbox-Geschichte, dadurch, dass ich alle Spiele sofort habe und nicht diese Plus-Geschichte wie bei PlayStation, wo ich halt alle paar Wochen mal reingucke und gucke, was Sache ist. Es geht total unter. Ja, ich spiele das Zeug nicht. Also ich habe es gespielt, weil wir uns Xbox-Spiele angucken wollten. Und ich habe halt den Account wieder bestellt, weil ich halt den Account, also mein altes Xbox 360 verlängert habe gefühlt und nicht den Super Gold, aber irgendeinen von den. Ich habe halt einfach irgendein, muss ich ja Abo zahlen, weil ich Xbox nutzen will. So in dem Gedankengang bin ich da rangegangen. Das sind so viele Spiele, die könnte ich spielen, spiele ich aber nicht, weil es einfach so, es geht halt unter, könnte ich spielen. Ja, also so, das ist wirklich auch für mich jetzt kein, also es hat kein wohliges Gefühl. Ich hätte lieber gezahlt für die 3 Spiele, die ich gespielt habe, wirklich, anstatt dass ich jetzt das Abo habe. So. Ich habe so einen Dienst im Moment nicht. Es fühlt sich wie kommt Monat das zustande? Wieso? Wo biegst du da ab, wenn du sagst, ich will was zocken und dass du dann wo biegst du da ab, dass du nicht sagst, okay, jetzt gehe ich in diesen riesen Katalog und guck, was da ist? Also ich finde, es wird zum Hassobjekt. Diese ganzen, also im Gegensatz zur Musik, weil Musik ist so, das will ich halt gezielt einen Song hören. Bin ich froh, wenn ich das rausholen kann. Also es ist wie so ein Bücherregal für mich, so ein Musikabo. Aber das Spiele, ich merke es bei PlayStation Plus für mich schon, das sind 2 Spiele im Monat und das ist jedes Mal eine Riesenenttäuschung. So oder so oder so. Entweder ich habe sie schon oder sie sind scheiße oder ich will sie nicht. Oder ich muss jetzt die mal runterladen, damit sie nicht wechseln. Oh, meine Platte ist voll. Es ist jeden Monat einfach nur annoying. Und es gab bislang noch nichts da drin, wo ich sage, geil, gut, dass ich das abgeschlossen habe. Letztens war mal die Wipeout Collection, glaube ich. Da habe ich mich gefreut. Die was? Die Wipeout Collection war letztens mal im Plus. Okay. Da habe ich mich gefreut. Aber ich weiß nicht, ob ich sie gekauft habe. Das ist ja auch sehr individuell. was natürlich anders ist bei Apple, ist, dass du eher so die Grabbelkiste hast. Und was Apple seltsam dabei macht, ist, du hast zwar eine Grabbelkiste, aber tust da halt die teuren Sachen rein. So, das finde ich als Konzept halt auch ziemlich dumm. Selbst aus Apple-Perspektive finde ich das dumm, so eine Grabbelkiste zu machen, weil es bleibt halt hängen, die Spiele sind alle scheiße, das ist ja nur Frogger, obwohl ein Manifold Garden da erscheint. Aber ich habe von vielen gehört, ne, die Spiele sind halt alle scheiße. Anstatt da hinzugehen und zu sagen, wir machen jetzt diesen Service und da kommen jetzt wirklich pro Woche 5 geile Spiele. Mhm. Die geilsten Spiele, die ihr je auf Mobile gespielt habt, kommen daraus. Oder 3. Oder 1. Ich hatte eine Unterhaltung mit einem Kollegen und der hat genau das Gleiche gesagt. Weil ich habe gesagt, ja, der Bezahlmarkt ist tot. Nee, da kommen ja sicher noch gute Bezahlspiele und das, was auf Apple Arcade daherkommt, das ist ja dann so ein Doodle-Jump. Ja, und das ist eben gar nicht so. Es ist es gar nicht, aber das ist die Erwartung. Das ist irgendwie so das Bild, dass da kommt dieser billige Indie-Crab oder nicht Indie-Crab, aber da kommt das diese typischen Indie-Spiele mit wenig Aufwand, beschränkten Assets und eine Mechanik, keine Story produziert, die halt sich in einem beschränkten Budget realisieren lassen und davon halt ganz viele. Also diese 100 Spiele sehe ich hauptsächlich als Problem. Für die Entwickler sehe ich das als Problem, weil der Paid-Markt komplett damit tot ist. Es gibt natürlich Anzeichen, dass der echt rumsiegt. Es gibt natürlich jetzt die Auserwählten, die jetzt richtig Kohle damit machen, glaube ich. Meinst zumindest du, anfangs. Dass da viel Kohle zusammenkommt. Ja, welche Zahlen hat man so gelesen, wie viel Apple da jetzt in die Hand genommen hat? Das war schon eine Menge. War das 10 Millionen? Das, 100? Ich weiß es jetzt. Nee, 10? Es war mehr. Es war wesentlich mehr als 10 Millionen. Es war ein Haufen. Naja, jedenfalls, ich denke, die kriegen erstmal ganz gut kompensiert. Wenn man jetzt sagt, okay, Apple macht es die nächsten 30 Jahre so, dann okay. Aber ich schätze halt, dass diese ganze Geschichte, wie bei vielen Apple-Ideen, in 2-3 Jahren in sich zusammenfällt. Und dann ist da nichts mehr außer Free-to-Play. Die das Gefahr ist das, was besteht, ich ja so ärgerlich finde. Interessant, weil habt ihr schon irgendwas gehört über, wie das aufgeteilt werden soll? Die Kohle, die da reinkommt? Nee, da weiß ob das die ist, Entwickler was davon sehen? Also soweit man das mitbekommt, ist das alles sehr auf Individualbasis. Das heißt, jeder Entwickler verhandelt für sich alleine mit Apple und bekommt dann dementsprechend, wie dringend er gebraucht wird von Apple, Verhandlungskonditionen. Na gut, aber Martin, wenn das wirklich stimmen würde, dann muss ich sagen, kotz. Weil was Apple wirklich gemacht hat, war eine, zumindest am Anfang, eine Art Demokratisierung dieses ganzen Marktes. Und das war toll. Das war wirklich toll. Jeder kriegt 70%. Der Große wie der Kleine. Sie haben es ja mit den Subscriptions letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon ein bisschen aufgeweicht, dass man da mehr kriegt. Das war toll auf seine Weise. Und was da jetzt läuft, ja, wie willst du das auch, aber wie willst du das auch gerecht aufteilen? Ja, also wenn dann da Titel drin sind, die halt irgendwie 2 Stunden einfach in 2 Stunden durchgespielt sind und Titel wie Frogger, dass du jeden Tag 3 Stunden spielen kannst und das nie langweilig wird, wie willst du da irgendwie sinnvoll den Vergleich ziehen und sagen, okay, Frogger kriegt jetzt hier Betrag X und das andere bekommt Betrag Y. Also es ist einfach systeminhärent nicht möglich, da fair zu sein. Dementsprechend ist man weder fair noch transparent. Also und was mich jetzt auch interessiert ist, das werden wir dann in spätestens 3 Wochen, 4 Wochen sehen, welchen Einfluss es auf die bestehenden, also auf den Backkatalog hat. Ob der auch den Bach runtergeht oder ob der relativ stabil bleibt. Ich finde es auch spannend, werden jetzt überhaupt noch Spiele gefeatured dann so? Oder zieht das alles in den Arcade-Tab dann um? Ja, momentan also hast du ja auch so ein gemischtes Feature. Ja, ja. Die Paid-Apps unterschiedslos mit Free-to-Play-Apps und Klonen zusammen gefeatured werden. Also ich glaube, wahrscheinlich wird das alles. Ich finde es halt aus editorialer Sicht interessant, wie sich das weiterentwickelt bei Apple. Ob Apple wirklich jetzt die Schiene weiterfährt wie her bisher, auch wenn das Apple-Feature nicht mehr viel bringt, wie wir mittlerweile auch mehrfach durch mehrere Zahlen, die man so gesehen hat, belegt bekommen haben. Oder ob sie sagen, okay, wir featuren einfach weniger Bezahlspiele, weil wir haben jetzt Arcade als direkte Konkurrenz dazu. Die Frage ist, was ist die Voreinstellung in Zukunft von dieser App? Wenn das Arcade-Tab ist, dann wird es große Auswirkungen haben. Ich als Apple würde das Arcade-Tab ganz ehrlich jetzt als Standard-Tab machen und nicht das Feature-Ding. Aber vielleicht bleibt da auch alles beim Alten. Also wir werden sehen. Tipp an die Entwickler kann ich aus meiner Sicht nur sagen, versucht jetzt möglichst noch Apple Arcade irgendwie Kohle abzugreifen, wenn es geht. Ja, und es lohnt sich halt definitiv nicht mehr, iOS alleine zu targeten. Genau, also das ist ganz wichtig, bei Neuentwicklungen eben auch zu gucken, dass eine Mac-Version läuft. Das finde ich übrigens sehr lustig. Nein, ich meine, das ist jetzt auch im Sinne von, man sollte sich dann breiter aufstellen und auch Switch oder was anderes, je nachdem, was sich lohnt, irgendwie mit targeten, weil wenn man nicht in Arcade reinkommt, hat man sonst Probleme. Ist das nicht eigentlich eine Ironie des Schicksals, dass Apple im Grunde mittlerweile Entwickler dafür bezahlt, dass sie nicht mehr Apple-exklusiv sind? Ja. Weil dadurch, dass sie verpflichtend machen, dass du eine Mac-Version machst und eine Apple-TV-Version, dann kannst du auch echt auf alle Plattformen gehen. Ja. Weil dann hast du dein Unity-Projekt auch. Dann kannst du den Haken auch bei Android setzen. Weißt du, es gibt einfach überhaupt keinen Grund mehr, was ein Produkt zu machen, was spezifisch fürs iPhone toll ist. Ja, das ist das Ding. Na, sondern im Grunde wirst du dazu angehalten, das schon mal so vorzubereiten, dass du halt dann den Switch und den PS4 und den PC-Knopf auch noch drücken kannst. Yep. Also das finde ich ganz spannend als Seiteneffekt. Nee, wir werden das ausführlich weiter beobachten und beleuchten in diesem Podcast, denke ich. Bis dahin kommen wir jetzt aber erstmal zum nächsten Bezahldienst von Apple, nämlich der mit dem Fernsehen, Apple TV Plus. Die Situation gestaltet sich ähnlich. Auch $5 im Monat werden abgerufen. Allerdings ist der Start erst am 1. November. Ich finde aber, dass abgesehen vom Preis ist es alles genau umgekehrt. Weil bei der App Store ist die Exklusivplattform. Nur über den App Store kannst du Apps auf dein Phone bringen. Der Apple TV Plus ist stößt in den Markt, der halt voll von Konkurrenz ist. Netflix, Amazon Prime Video, Sky, Disney macht jetzt seinen eigenen Streamingdienst. Preislich ist es ein Kampfpreis, weil ich glaube, Disney will auch für $5 ein Tier anbieten. Alle anderen sind teurer. Und der Backkatalog von Apple ist halt nicht existent. Auf dem App Store ist alle Apps, die fürs iPhone existieren, sind im App Store. Aber in Apple TV Plus haben sie nichts. Da haben sie nur die paar Serien, die sie selbst irgendwie produzieren lassen. Und sonst, I don't know. Also, das ist interessante Parallele, dass die beide Abo-Dienste für den gleichen Preis anbieten. Aber der Rest ist halt so spiegelverkehrt. Ja, und du musst halt mal sehen, wie viel kostet eine Fernsehfolge zum Laien. Und die kostet halt fast so viel wie ein ganzer Monat Apple. Ja, genau. Wie ein iOS-Spiel. Ja, aber also eine Folge mal gucken. Das ist halt schwierig. Ja, es ist aber gleichzeitig auch so, dass Apple da jetzt nicht in der Situation ist und sagt, okay, wir sind jetzt die Underdogs und wir starten hier dieses Ding, sondern sie sagen, okay, es gibt einfach mit jeder neuen Hardware ein Jahr gratis diesen Service und dann haben wir auch schon mal ordentlich Nutzer, wenn wir jetzt wieder iPhones verkaufen. Ja, das ist ganz komisch, diese Kopplung, finde ich. Ich finde das ein kluger Schachzug. So hast du eine Menge Leute, denen du die Mitgliedschaft schenkst, aber es fühlt sich nicht an, als würdest du es verschenken. Es entwertet das Ganze nicht. Wenn du sagst, okay, ihr kriegt alle ein Jahr kostenlos, dann ist es nichts mehr wert. Aber bestimmte Leute kriegen ein Jahr kostenlos, dann hast du halt ein Jahr lang eine Nutzerbasis, die sich aufbaut und die das ganze Zeug verwendet und dann kannst du deinen Katalog ein bisschen auffüllen und das wird jetzt zumindest ein Jahr lang benutzt von Leuten und deren Freunde sehen, dass sie das benutzen und das ist so, es hat ein Jahr lang Zeit, da so zu existieren. Mir ist das alles eigentlich unglaublich unsympathisch, muss ich sagen. Weil das sind so Drückermethoden, so dieses hier. Also ich kann mich erinnern, da war ich irgendwie 14 oder so, bin durch die Fußgängerzone gelaufen, da hat mir so ein Typ ein Buch in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier, geschenkt. dann hat er mich in ein Gespräch verwickelt und wollte dann am Ende Geld für dieses Buch, was ich nicht haben wollte. Ja. Und klar ist erstmal alles super günstig und geschenkt und was weiß ich. Aber eigentlich will ich von Apple was anderes, nämlich ein Ökosystem. Und dass das jetzt halt zu einem riesen Medienkonzern wird, ist mir echt unsympathisch. Das war eigentlich immer schön, dass das ein bisschen getrennt war. Und man kann natürlich jetzt sagen, Apple Music ist das Gleiche, ist es aber nicht. Apple Music ist für mich ein, ja, da ist halt ein Katalog und Apple macht mir den zugänglich fertig. Ich weiß, dass Apple die ganze Zeit versucht hat, daraus mehr zu machen als ein Katalog, aber das haben sie ja nicht geschafft. Hm. Ich habe noch keine einzige Apple Music Werbung gelesen. Vielleicht ist Apple Music auch ein bisschen sympathischer, weil es halt historisch und ein bisschen organischer gewachsen ist. Ja. Weil einfach Apple waren die ersten, die auftragbare Geräte irgendwie sinnvoll MP3s gebracht haben und dann downloadbare Musik mit dir zum Rumtragen. Auf dem iPod, das hat ja alles Hardware, Software, infrastrukturmäßig alles Apple ganz krass vorangetrieben. Und da dann das Ganze in einen Bezahldienst, weil du inzwischen eh alles mietest, überzuführen, das fühlt sich organischer an als hallo, wir sind jetzt das fünfte Netflix, lassen selber Serien produzieren und hier, bitte nimm mal. Ja. Ich meine, ganz abstrakt ist es halt einfach auch so, diese Wandlung von Apple als eine Hardware-Company zu einer Service-Company, die da so mitschwingt und die mich da irgendwie bedenklich stimmt, weil man hat halt mittlerweile das Gefühl, okay, es ist, man hat realisiert, man kann nicht jedes Jahr den Leuten ein iPhone für 2000 Mark irgendwie verkaufen. Und deswegen braucht es jetzt übrigens Services und Services und hier noch 5 € und da noch 5 €. Und man wartet ja nur auf das komplette Apple-Bundle, wo man im Monat $100 zahlt und dann irgendwie einmal im Jahr auch ein iPhone bekommt. Bei mir persönlich ist die Kritik halt so grundlegend nach wie vor so, ich will nicht, dass Apple Content produziert. So. Also es ist wieder das von letzter Woche vorgeführt, so, ich will, dass es das fucking Kabel ist und alles andere verstrickt sich für mich in eine Ecke, wo es dann unsympathisch wird, vor allem mit den Exclusives, sowohl bei Spielen als auch bei Musik, als auch bei jetzt TV. Und wenn sie es dann auch noch in Anführungszeichen mit verschenken ein Jahr lang als Log-Angebot, ist ja nicht verschenkt, das ist ja nur auch so cross-finanziert für die interne Rechnerei auch geil, ja, weil dann haben sie natürlich auch mit den ganzen verkauften Geräten irgendwie diesen Abo-Dienst da rumgerechnet, haben sie gute Zahlen, die sie dann sagen können von Apple TV Plus, weil so viele Subscribers, ja. Logisch, die ganzen nächsten 4 Quartale von Subscribers sind halt die Geräteverkaufszahlen. Super, ähnlich auch mit dem Video, das du gezeigt, also wo sie gesagt haben, oh, das hat so viele Leute, haben dieses Video geguckt. Ja klar gucken so viele Leute die Vorschau von den einzigen 2 Shows, die man so angucken kann für einen Dienst, der mysteriös ist und Leute interessiert sind. Diese Zahl war eine aufgeblähte Megazahl, die außerdem auch keinen interessiert hat trotzdem, außer irgendwie wahrscheinlich den Produzenten und Herstellern und Medien. Aber die ist ja nicht mal eine ehrliche Zahl in irgendeiner Form. Ja? Also die anderen Zahlen sind ja oft zumindest, die haben irgendeine Wurzel in der Realität und werden dann trotzdem überzeichnet. Aber das hier ist wirklich so eine, ja, das waren alle, also die hat überhaupt nichts mit der einen Sendung zu tun, diese Eyeballs, die sie bekommen hat, sondern die haben damit zu tun, okay, dass Leute, die sich für den Dienst interessieren, halt die wenigen Sendungen alle geguckt haben. So, also da gibt's, also wenn es so eine naive Erklärung schon gibt für so Dinge. Unsympathisch, sehr unsympathisch. Wobei Tim Cook selber als Person weniger überdreht aufgetreten ist, was mir sympathischer war in dieser Keynote, um mal so einen Meta-Kommentar. Überhaupt weniger aufgetreten. So. Ja, also fast ein bisschen alt gewirkt. Tim Cook und alt. Also auch, man hat sich bemüht, doch viele Frauen auch präsentieren zu lassen, hat man schon gemerkt. Also, die Leute hatten nur noch Vornamen dieses Mal. Stimmt. Teile. Ja. Also es gab ganz wenige, die Nachnamen hatten. Mhm. Ja, mein Tim. Tim ist halt so der, ich mag ihn. Der ist so der, das ist wie so der Awkward Dad. Das ist so, wenn er auf die Bühne geht, du weißt, du wirst dich ein bisschen für ihn schämen, aber du magst ihn einfach so gern und denkst dir, ja, good for you. Ja. Ich glaube, mir wäre auch viel mehr Wohlwollen da, wenn sie den Rest nicht so verkacken würden gerade. Mhm. Aber ja, ich wollte noch zu Tom, was du gesagt hast, Content produzieren. Das hat Apple noch nie gut gemacht irgendwie. Ich erinnere mich an nichts contentmäßig, was Apple produziert hat, Aber dieser großartige Via Apple Cover Song. Ja, und die Serie, die, wo Leute Auto, Komödianten Auto fahren. Okay, habt ihr eigentlich schon jetzt über den Trailer gesprochen auch oder hat euch der nicht interessiert? Weil ich fand den sowas von Inhalt. Mamoa. Da gab es ja so viele Trailer. Also für das, was die Trailer? Blind oder so. Wie heißt es? Sie ist umgekehrt. Aha, das habe ich so edit. Ja, Mai ist halt irgendwie also, Vikings mit einem Gimmick, dass keiner was sieht. Wirkte der auf mich. Aber für mich wirkte der Trailer sowas von leer. Mhm. Sowas Independence Day Style oder so. Es ist wirklich, da ist nichts storytechnisch durchgeschlossen. Sehr atmosphärisch. Nichts angeregt. Das ist also viel, also ja, das haben die Leute von Planet of the Apes gemacht. Ja, man sieht es aber auch. Also, wie Planet of the Apes, wie das da stand, habe ich mir gedacht, oh, Planet of the, ach so. Aha. Nee, das Remake. Genau. Nein, vom Remake. Aber Jesus. Ich fand es interessant, weil es sah eigentlich ganz cool aus, aber genau dieses leere Gefühl ist geblieben, weil irgendwie war dann, ist daraus, also irgendwie war dann nichts. Du kennst das Gimmick, alle sind blind, die Kinder werden geboren und die sehen. Die Prämisse auch ganz lustig. Und ab dann ist das Ganze halt so total Hollywood-mäßig durchexerziert. Es gibt die Bösen, die wollen die sehenden Kinder für sich reißen. Die sehenden Kinder sind die Prophezeiungen. Dann gibt es einen Schismus in der Gruppe, in der die Kinder geboren werden. Ich stehe auf der Seite der Kinder. Ja, nein, lass uns die Kinder ausliefern. Das ist alles schon 100.000 Millionen Mal da gewesen. Auch dieses Gimmick, ja, der ist der Auserwählte oder dieses Geschwisterpaar ist der Auserwählte. Aber, da war nichts Neues. Aber Khal Drogo. Khal Drogo und sie sind alle blind. Ich meine, ich bin fasziniert, dass er so viel Story mitbekommen hat aus diesem Trailer. Ich muss zugeben, ich habe das in einer großen Runde geguckt und das wurde viel quer gesprochen. aber ich habe nichts behalten aus diesem Trailer, außer dass die Szenen halt so aussahen wie in dem dritten neuen Planet der Affen Film, wo sie alle im Wald irgendwie die ganze Zeit rumhüpfen. Ja. Wie die ganzen Spiele, die sie vorgestellt haben, es hat mich nichts davon irgendwie berührt oder angefixt. Tja, ich denke, es wird sowohl auf Apple Arcade als auch bei Apple TV Plus durchaus Sachen geben, die man konsumieren will. Aber ob das den Service an sich legitimiert, steht auf einer anderen Seite, glaube ich. Also bei Apple Arcade allein habe ich zumindest 4-5 Spiele, die ich auf jeden Fall spielen wollte. Hm. Die kriegen halt jetzt kein zusätzliches Geld von mir, aber ja. Kann man den Entwicklern nicht vorwerfen. Nee. Da ist Apple am Zug. Ja, und dann kam das Auto endlich nach 5 Jahren Ankündigung, oder das nicht? Auto? Apple Car? Nein? Okay, da habe ich eine andere Keynote gesehen. Ich habe den Witz jetzt nicht verstanden. Es wurde vor 5 Jahren gesagt, aber spätestens 2019 kommt das Auto. Und es kommt einfach kein Auto. Ja, das Auto kommt zusammen mit der AR-Brille. Genau, also alles, was wir letzte Woche gesprochen haben, war null und nichtig. Ja. Siehst du, deswegen habe ich mich da auch zurückgehalten, nicht an der Folge teilgenommen. Mhm. Ich wusste, dass ihr diese ganzen Voraussagen treffen. Also meine Theorie ist, dass die Fanboys gehört haben und dann habe ich gesagt, sie müssen sich aber dann schon ausdenken, wie sie das verkaufen wollen und es ist ihnen nichts eingefallen, deswegen kam das jetzt nicht. Well. Ja. Sie haben aber tatsächlich Hardware vorgestellt und auch relativ unerwartete Hardware, nämlich ein Update für das kleine iPad, das jetzt nicht mehr ganz so klein ist, sondern jetzt 10,2 Zoll hat. Und das alte war 9,7 oder so? Ja, ja. Gell? Genau. Also es wird einen halben Zoll, 1-2 Zentimeter größer. Also das alte war ja noch der alte mehr oder weniger der Original iPad Air Formfaktor. So. Mhm. Also das frühere iPad Air. Das aktuelle iPad Air hat ja schon iPad Pro Formfaktor. Das Einstiegs-iPad hatte immer noch so die Originalgröße gefühlt, die es ja mal gab, von dem ersten iPad Air. Und jetzt hat die vom Formfaktor her, damit auch das Keyboard und so weiter passt, glaube ich, die Größe vom alten iPad Pro, jetzigen iPad Air, nämlich das 10,5, glaube ich, ist es so, 10,5 Zoll Display und dann außenrum, damit eben Keyboards passen und, und auch der Stift geht und so weiter, hat aber trotzdem ein bisschen kleineres Display, so in Pixel wohlgemerkt, nicht nur in Größe. Es ist wirklich selbe DPI-Anzahl, aber weniger Pixel. Wir haben jetzt nochmal eine Zwischengröße an Pixel. Für alle, die programmieren, ist das vielleicht relevant, vielleicht auch nicht, also weil es jetzt ist schon Hopf und Malz verloren, was das angeht, gerade mit Multitasking. Ist aber trotzdem jetzt das Einstiegs-iPad, was aber auch heißt, das Display ist auch ein bisschen schäbiger, darf man auch nicht vergessen. Es ist nicht komplett laminiert, das heißt, das Display ist noch ein bisschen, der Abstand zwischen Scheibe und Pixel ist noch sichtbar. Das ist für Leute, die auf der aktuelleren Hardware unterwegs sind, schon gar nicht mehr vorstellbar, wie das aussieht. Die sollten das vorher mal im Laden angucken, bevor man das kauft, weil da ansonsten ist es natürlich mit 329 schon relativ günstig. Wenn man dann noch ein Keyboard und Stift dazu kauft, dann hat man halt 629, hat man den Preis verdoppelt. Aber naja, obwohl, das kam auch da. Stift ist auch die erste Generation Apple Pencil und nicht die zweite. Genau. Immer noch? Genau. Ah, für alle Nicht-Pro-iPads ist die erste Generation. Das ist super symptomatisch. Also ich meine, Apple hat mich zurückgewonnen mit dem iPad Pro und dem Pencil. Das war für mich ein interessantes neues Produkt und mittlerweile bin ich so irritiert, weil ich überhaupt keinen Plan mehr habe, was für iPad gibt es überhaupt. Welches wäre das Richtige für mich? Ich bin einfach bloß, hä? Ja. Na gut, kommt am 30.09. Ich fand es interessant, dass es auch $329, dass es relativ günstig unterwegs ist. Also alles, was bis jetzt Apple vorgestellt hat, habe ich mir gedacht, okay, das ist ein echt niedriger Preis. Ich habe halt immer Angst, wenn ich so verwirrt bin, mir dann was zu kaufen, weil ich keine Ahnung habe, ist das jetzt ein Produkt für mich? Das am 30.09. ist übrigens das iPadOS. Ah, das kommt, okay. Das kommt nämlich nicht wie iOS. Am 19.09., sondern am 30.09. Das iPad, das günstige iPad, kann man sofort kaufen. Weil das ist, glaube ich, das einzige, das 13.0 mit 13.0 shippt, glaube ich. Und dann gibt es 13.01 für die Telefone. Ich weiß es nicht. Also ich denke, iPadOS kommt dann mit 13.1. Aber auch auf den Geräten auf den Geräten schon auch ausgeliefert. Also es gibt iPads, auf denen wird iPadOS kurzzeitig vorher verfügbar sein, weil das iPad wirklich jetzt zu kaufen gibt und man kann es, glaube ich, im Laden mitnehmen, so gefühlt. Ja. Zwei Wochen später. Also, was gibt es denn jetzt ganz kurz für iPads momentan? Weil ich bin wirklich total verwirrt. Es gibt das Mini. Da muss ich ausholen. Es gibt das Mini? Mhm. Also es gibt das, was jetzt gerade vorgestellt wird, das iPad, das gerade vorgestellt wurde, ist das günstigste Gerät. Deswegen ist es vielleicht so das, mit dem man anfangen sollte. Dann gibt es das iPad Mini, ist ein bisschen teurer, ist aber im Wesentlichen das iPad Mini mit Stift jetzt noch. Also das ist wirklich letztes Jahr refreshedes iPad Mini. So. Das ist von der Formfaktor her noch wie das iPad Mini immer war, kann nur Stift. Okay. So. Dann gibt es das iPad Air. Korrekt. Das ist im Wesentlichen das, was dein kleines, was das erste kleine iPad Pro war, so ein bisschen, also auch die 11,5 Formfaktor-Geschichte und 10,5, Entschuldigung, ja, 10,5. Und dann gibt es die zwei iPad Pros jetzt zu kaufen. Und die iPad Pros sind die ohne Homebutton, auch ohne Touch-ID deswegen natürlich, aber mit Face-ID und mit der geraden Kante, also mehr so dieses iPhone 5 Style, so von der Optik her und von der Handhabung, die den neuen Stift brauchen und die das neue Tastaturcover brauchen und für nichts mehr kompatibel sind. Es gibt höchstwahrscheinlich, wie jedes Jahr, noch den zweiten Event, wo die auch geupdatet werden. Also jetzt nicht kaufen, nur weil die jetzt im Telefon nicht vorgestellt wurden, haben wir da iPads vorgestellt wurden. Die Pro-Linie wird bestimmt einen Speedbump bekommen oder sonst irgendwas, also noch bis Oktober warten, wenn man diese Art von Gerät sich zulegen will. So, das sind alle iPads, die im Moment verkauft werden, glaube ich. Das ist korrekt. Okay. Alles noch in Option mit Cellular oder nicht und natürlich in ganz unterschiedlichen Speicherkonfigurationen. Mhm. So. Du kannst, glaube ich, bis 512 oder bis so ein Terabyte sogar? Terabyte sogar. Also Terabyte die Pros zumindest. Ja. Gut. Ja. Danke. Gut, haben wir das auch geklärt. Kommen wir zur nächsten Hardware-Kategorie. Das ist die Apple Watch. Wir sind mittlerweile bei Series 5 angelangt jetzt. Und die Series 5 zeichnet sich im Wesentlichen durch den Unterschied aus, dass sie ein neues Display verbauen, das die ganze Zeit an sein kann. Das habe ich so nicht verstanden, aber ich wäre froh, wenn es stimmt, sein kann. Weil sie haben gesagt, das ist halt immer an. Und das wäre blöd. Ich glaube, es ist immer an. Naja, also die Geste, ich würde es gerne einstellen. Also mir wurde gesagt, dass die Geste, die habe ich in einem Podcast gehört, die Geste zum Ausmachen, so zum Hand drauf, die dimmt nur runter. Die macht den Always-On-Modus an. Ich glaube, den Schwarz-Modus, den Privacy-Modus, wird es vielleicht im Theatermodus geben. Müssen wir mal gucken. Also der Theatermodus könnte noch sowas, ich würde hoffen, dass der Theatermodus das macht, weil er auch ein ganz dimmes Uhrgeschichte macht ja trotzdem Licht. Also ich habe gerüchtehalber auch gehört, dass man dieses Feature ausschalten kann, aber ich weiß nicht, inwieweit das zuverlässig ist als Information. Es soll jedenfalls mega stromsparend sein, muss es ja auch, wenn dann die App trotzdem einen Tag lang halten soll. Ich bin bisschen ambivalent, weil einerseits nervt mich schon, dass sie oft schwarz ist, wenn ich drauf gucken will, aber andererseits, ich möchte doch nicht, dass dieses Ding die ganze Zeit durch die Gegend leuchtet und Strom verbraucht. Wenn ich schaue eh nicht drauf, also fast nie. Also das Leuchten finde ich fast schlimmer, weil es gibt viele Situationen, wo es nicht leuchten soll. Aber zum Beispiel bei dem Workout ist es schon wirklich scheiße, dass die immer ausgeht. Ja, das stimmt schon. Weil ich unterbreche sozusagen fast meinen Workout bloß, um zu gucken, wie weit bin ich schon. Also es gibt viele, viele Situationen, wo es gut ist, wenn man es anlassen kann, aber es gibt auch viele, wo es schlecht ist. Also ich denke, es ist auch eine sehr dunkle Geschichte. Also es wird auch nicht so besonders viel leuchten an der Stelle. Und ich finde eigentlich so, finally ist eine Uhr auch eine Uhr und nicht nur ein schwarzes Ding, das nie angeht, wenn ich da drauf gucken will. So gefühlt. Also für mich diese Menge, wann mein Wrist-Shake nicht passend genug war, dass das Ding angeht und ich auf den Knopf drücken musste, während ich aber nur eine Hand frei habe. Also ich finde, das ist sehr frustrierend. Ich glaube, es wird sehr schnell so sein, dass man davon ausgehen wird, dass eigentlich ist es immer an und alles andere ist Gaga. Also wie konntet ihr nur so ein schwarzes Stück Glas da ständig mit euch rumtragen? Ist doch absurd. Also auch, was halt auch wirklich stört, ist bei so einer Armbanduhr, andere Leute gucken auch auf meine Armbanduhr normalerweise so und gucken halt nach der Zeit mal eben schnell. Ja, das aber können da sie kann halt jetzt auch einfach eine SMS drauf sein, die du nicht unbedingt anderen Leuten zeigen möchtest. Das kann sein, aber da musst du die SMS-Einstellung halt umgehen. Ich meine, es ist halt ein Smart-Ding und dann ist es eh so. Dann muss ich halt das Feature, was ich immer benutze, nämlich das. Nee, also das finde ich jetzt nicht. Das ist ja beim. Also deswegen sollte das nicht was anzeigen können. Die Frage ist, ob es einen anderen Modus braucht und wie es. Ja. Also die Privacy-Geschichte muss natürlich gewährleistet sein, vollkommen klar. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass kein Glance Detection und sowas hat, weil es keine Kamera hat, ist es interessant, was bei der Uhr dann wirklich passiert. So, also ja, wahrscheinlich nach wie vor Wrist Detection. So, also ja gut, aber an der Wrist selber ist ja trotzdem auch so, dann liegt es halt am Tisch. Ich bin gerade in meinem, wir sind gerade an einem romantischen Dinner, weißt schon, und dann kommt da vom Gspusi die SMS. Das ist jetzt ja, aber ich denke, in dem Modus, wo die Uhr jetzt aus wäre, zeigt sie halt nicht defaultmäßig nicht SMS an, so wie halt irgendwie auch ein Face-ID-aktiviertes Device halt auch eine Nachricht hochpoppt, aber nicht die Preview macht von der Nachricht. Ja, die Frage ist genau, wie man das einstellen kann, weil es ist natürlich auch nervig beim Workout, dann nicht lesen zu können, ohne das wieder anzumachen. Also weißt du, also es gibt so Momente, da ist es auch wichtig. Also ja, also ein großes Spektrum von Konfigurierbarkeit und anstrengender Benutzerführung ist uns gewährleistet. Ja. Apple. Also persönlich ist das gut, glaube ich. Aber ich finde es lustig, dass du sagst, diese Uhr soll auch endlich mal eine Uhr sein. Sie haben ja irgendwann diesen Audio-Player eingeführt, der sehr praktisch ist, weil man das Audio lauter und leiser machen kann und zurückspulen. Aber der hat zum Beispiel keine Uhrzeit, was bei meinem Series One-Modell super nervig ist, weil ich dann immer da rausgehen muss aus diesem Player. Also ich glaube, auf einer Series 4 mit aktuellem WatchOS hat er rechts oben die Uhrzeit klein. Vielleicht, weil das Display größer ist, kann das vielleicht sein? Keine Ahnung. Ja. Naja, ja. Also ich werde wahrscheinlich eine neue jetzt dann mir auch holen. Ich bin irgendwie gar nicht motiviert. Also es hat jetzt irgendwie. Also ich habe eine zum Geburtstag gekriegt. Oh. Von Aga. Jetzt muss ich sie einlösen. Nee, aber also dieses Feature, das motiviert mich nicht, mir eine neue Uhr zu kaufen. Also nee, da das ist Feature ja, nicht. Ist ja auch noch Kompass, ist ja auch noch neu, muss man ja auch dazu sagen, dass man jetzt irgendwie auch noch einen Kompass in der Uhr hat. Was sicher auch ganz praktisch. Ja, aber. Also, weiß ich nicht, der Kompass vielleicht sogar mehr. Vielleicht kann der auch ein bisschen mit dem Handy kommunizieren, weil dieses, ich steige aus der U-Bahn aus und muss erstmal mein Handy 5-mal drehen, bevor ich Maps nutzen kann. Vielleicht kann die Uhr da so ein bisschen das Handy anstupsen, das wäre toll. Ja. Also wie gesagt, ich werde jetzt höchstwahrscheinlich umsteigen und für mich ist halt einfach das neue Modell. Ich finde es gut, dass sie das jedes Jahr bumpen und das ist halt auch nicht so, dass du da jedes Jahr ein neues kaufen willst, glaube ich. Ja, denke ich auch. Wo wir bei jedes Jahr neues kaufen sind, kommen wir zum Hauptteil der Keynote, nämlich dem iPhone. Und das geht los mit dem iPhone 11. Das ist im Wesentlichen, wie schon gerüchtet, der Nachfolger des XR. Jetzt mit 2 Kameras statt einer und auch grundsätzlich general überholt. Ja, wer möchte? In neuen Farben hat jetzt das genannte Spatial Audio. Also richtig, Atmos. Was auch immer das bedeutet. Das ist ein Feature, was ich halt wirklich nicht verstehe, weil ich habe Audio auf meinem iPhone vielleicht einmal im Monat an. Oder nein, schon öfter, aber halt nur ganz kurz, um eine Sache anzuhören und dann wieder weg. Also das benutze ich halt nicht. Also wenn ich alleine zu Hause bin, dann gucke ich schon ab und zu auf dem Telefon laut irgendwas. So, also das benutze ich. Okay, gut. Und dann hat es Dolby Atmos. Wo die, meine Assoziation war, wie, Moment, Dolby Atmos ist so ein Scheiß, dass das auf einem iPhone zertifiziert wird. Ja, Dolby Atmos ist halt das gleiche wie THX. Ja, das ist ja halt eben, so. Eben. Und ich weiß noch, und das, also gerade was ich für Probleme oder was man so als Filmstudent für Probleme hatte, dass man eine Dolby-Zertifizierung kriegt für so einen Kackfilm. und dann soll es auf diesen Pizzeltelefon, also das kann dann keine so tolle Technologie gewesen sein. Sorry. Oder gibt es verschiedene Spezifikationen von dem Spezifikationsklassen, Atmos? Ja. Weil das ist ja Surround und so weiter eigentlich gewesen beim Kino. Keine Ahnung. Also das ist halt ein Label. Ja. Schadet nix, ist aber auch nichts, was einem vom Hocker haut, glaube ich. Naja, wird sich zeigen, wie sich es anhört. Es hört sich wahrscheinlich ein bisschen besser an als die aktuellen, aber es wird sicherlich kein Sound von hinten kommen. Aber das muss ich sagen, fand ich schon beim allerersten iPhone beeindruckend, was das für einen Sound hatte. Dass man das einfach so in den Raum stellen konnte und sich was anhören. Das ging ja mit Handys davor einfach nicht. Das stimmt, ja. Ja, ansonsten die Kamera. Kamera. Also im Wesentlichen halt die Präsentation gewesen. Die Kameras sind nämlich nicht, wie man jetzt vermuten hätte können, einfach das analog zu dem aktuellen XS, nämlich ein Porträt und ein Tele. Nein, ein Tele, also ein Porträt und ein Wide heißt das ja bei Apple, sondern ein Wide und ein Ultra-Wide. Sprich, da ist jetzt auch der Weitwinkel mit drauf. Und das haben sie dann auch ausführlich gezeigt, wie breit diese Fotos sind und wie weitwinklig diese Fotos sein können. Und das war Phil, oder? Der das präsentiert hat, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Das neue Phone. Phil hat was präsentiert. Okay. Phil kam erst zum Pro. Weil ich habe nur diesen langweiligen Teil mit Phil im Kopf, wo er irgendwie 6 verschiedene Fotos irgendwie durchiteriert hat. Und hier noch ein Foto und guck mal hier. Wer hat denn dann das Normale gemacht, wenn Phil Pro gemacht hat? Ich dachte, Phil hat Pro gemacht zumindest, oder Phil kam nochmal für Pro auf die Bühne, also ging auf alle Fälle wieder runter. Ja. Naja, auf jeden Fall, man kann jetzt irgendwie da schön ultraweit Fotos machen. Die Kamera kann auch aus diesen beiden Linsen stereoskopisch quasi die Tiefe rausrechnen. Das heißt, du hast kein Time-of-Flight-System nach hinten, aber dafür hast du halt so ein stereoskopisches Ding, dass die eine leicht unterschiedliche Perspektive haben und deswegen halt eine Depth-Map ausrechnen können. Wie gut das dann funktioniert, mal sehen. Ja. Oh. LCD. LCD, genau. Also halt im Prinzip also, das, was wir jetzt auch XR haben. Liquid Retina Super Display Pro TM. Nee, nicht Pro. Ja, aber was? Liquid Retina? Liquid Retina, ja. Einfach nur Liquid Retina. Ja. Hat XDR, auch nur, oder? Liquid Retina XDR. Nein, nein, das ist das Pro mit dem XDR. Ach so, okay. Ja, ja, weil das LCD hat ja kein, das ist ja nur, ja. Ich meine, das ist mein Hauptding, das ist halt, zurück auf LCD wäre irgendwie blöd. Ansonsten ja. Habe ich da schon ein Auge drauf, finde ich ja. Schon nett. Ja, ja, ja. Ja. Ich habe mal so eine generelle Frage, sind wir eigentlich in so einem S-Jahr oder in einem normalen Jahr? Also früher war es ja so, in den normalen Jahren wurde ein neuer Formfaktor vorgestellt und in den anderen Jahren wurde der gebumpt und ich habe den Überblick verloren, weil dieses Ten-Jahr ja sowas Besonderes war. Also wäre eigentlich ein neuer Formfaktor dran gewesen dieses Jahr? Weil das 10S ist ja schon ein S. Ja. So. Also 10 kam ja, ein bisschen zu spät. Das ist total recht, ja. Das 10S ist ein S und jetzt wäre eigentlich ein neuer Formfaktor dran gewesen. Und hier kommt aber so der interessante Punkt eigentlich, ich weiß nicht, ob wir aus dieser Geschichte draußen. Das eh so ein bisschen draußen sind. Ich denke, diese Keynote die schwitzt es aus allen Poren, dass die Zeit halt einfach vorbei ist, weil vorne ist es Glas und es ist ganz groß, bis auf das oben der Notch mal weggeht, wieder wird da nicht so viel passieren, vielleicht noch ein Sensor-Dingsbums, aber hinten wird die Kamera, das Telefon ist jetzt, gefühlt ist das Produkt fertig. Ja, so. Ja. Und deshalb der Formfaktor, ich weiß nicht genau, was sie jetzt machen, ich denke, sie haben ein bisschen ein Problem, was das angeht. Es ist wirklich so, und ich finde auch, wenn wir nachher noch gleich zum Pro kommen, kann man das auch nochmal mehr erläutern, es ist wirklich so, das Ding ist dann so. Ja. Und jetzt ist es mehr so in diesem Warte und Wartungs und alles einfach so normalen Weiterlauf, also in einem unspannenden Zyklus, so das verkaufstechnisch, das wird nicht gut sein für Apple, glaube ich, die nächste Zeit, was das angeht. Also Haptik würde mich tatsächlich immer noch interessieren, also wenn es technisch machbar ist. So wie wir es damals beim allerersten Mal besprochen haben, mit dass du halt Oberflächen fühlen kannst auf dem Handy. Aber ansonsten fällt mir auch nichts ein. Mehr Kameras. Na gut, Kameras. So irgendwas mit Stereo oder so ist natürlich auch eine interessante Entwicklung. Aber es war jetzt tatsächlich ein Jahr, wo du so ein Bump-Gefühl hast, dass es so ein Bump-Jahr ist und nicht ein hier neues Teil. Das ist ein S-Gefühl, ja. Ja. Trotz Pro. Tja. Ja. Was kann denn das Pro? Was kann denn das Pro? Gute Frage. Das Pro kann eine Kamera mehr, nämlich die Porträtkamera, die ja momentan auch das Distinktionsmerkmal ist. Sprich, da hast du dann eine Porträtkamera, eine Weit- und eine Ultraweit hinten drauf, in dieser Anordnung, die wir aus den Mockups schon gesehen haben. Und die Kamera macht das Telefon macht mit diesen Kameras ganz viel Kram. Später TM wird sie dann noch mehr machen. Da kommen dann so Sachen wie dieses Deep Fusion, wo sie irgendwie mehrere Fotos von allen Kameras machen und dann mit Machine Learning irgendwelche Details ausdenken. Und dann hast du irgendwie den Strickpulli noch schöner aufgelöst. Aber ja, an sich ist es einfach mehr Kamera und besseres Display und schnellere CPU auch, glaube ich, oder? Sie haben ja diesen A13 Bionic A14? A13? Aber nicht schneller als das 11er. So. Stimmt, ja. Das ist vorgestellt. Also die CPU, also da ist alles gleich bis auf LTE. LTE ist schneller chiptechnisch, aber ansonsten haben wir den gleichen Chip in dem 11er und dem Pro. Ja. Das haben sie jetzt beibehalten, for better or for worse. Also ich finde es ja ganz positiv eigentlich, aber es macht für Apple natürlich ein bisschen mehr noch Erklärungsnot nach dem Pro. Ich war nur ein bisschen verwirrt, weil vor dem Pro, glaube ich, ja diese ausführliche Chip-Architektur Mini-Session drin war, wo ich mich gefragt habe, an wen richtet sich das gerade? Ja, das war so für Leute, die sich tatsächlich für Chip-Architektur interessieren, viel zu dumbed down und irgendwie fake. Und alle anderen, I don't know. Ich meine, das hat auch nicht interessiert. Ist ja alles schön, dass ihr jetzt Strom spart und irgendwie nur noch irgendwie so viele Volt-Domänen habt in diesem Ding, dass ihr da ganz, ganz lustig rumschalten könnt und weniger Strom verbraucht. Aber das ist jetzt doch eher hier so eine Consumer-Veranstaltung und das fühlte sich so nach schlechter WWDC-Session an. Was ich ganz interessant finde, ist dieses Deep Fusion, also die Bilder jetzt noch mehr mit KI zusammenzurechnen. Weil was ich halt merke, ist so eine Ermüdung, diese ganzen Techniken sind eigentlich super spannend, aber dadurch, dass halt jedes Jahr immer nur so ein kleines Häppchen dazukommt, hab ich mich zumindest schon so dran gewöhnt, dass es nicht mehr wirklich aufregend ist, die ganze Sache. Mhm. Also selbst wenn dann der große Schritt vielleicht kommt in ein, zwei, drei Jahren, wo du ganz verrückte Sachen machen kannst. Und ich meine, Apple hat ja immer noch ganz wenig eingebaut. Also so wie dieses Face-App, was ja jedes Mal wieder durch die Presse geht, auch wegen der Sicherheitsbedenken. Da macht ja Apple nichts, also dass du mal dein Lächeln aufs Gesicht zaubern kannst oder so. Na gut, FaceTime hat jetzt dann auch Attention Correction und so Kram. Ja. So. Aber das sind alles so Trippelschritte. Ich schätze, dass unsere Fotos immer artifizieller werden. Das kommt so durch die Hintertür rein. Hm. Ja, also wir haben Night Mode haben wir auch nicht erwähnt. Das hat ja das 11 auch und das Pro eben auch. Was halt dann mit dem gleichlautenden Feature bei Google quasi konkurriert. Sprich, was halt dann auch Low-Light-Situationen hochrechnet, dass man mehr sieht. Was ich interessant finde bei den Kameras, ist, dass sie diese Ultra-Wide-Winkel-Kamera hinzugefügt haben. Hm. Weil wenn du dir das anschaust, wie weit die ist vom Winkel her, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das brauche. Weil wenn ich mir die normale Kamera auf meinem iPhone anschaue, der Winkel, in dem die aufnimmt, das ist total way good enough. Ich habe vorgestern, also an dem Tag, als die Keynote war, habe ich ein Panorama gemacht, weil es halt einfach nicht draufgegangen ist. Ich weiß aber nicht, ob der Weitwinkel gut genug ist, dass es geklappt hätte. Und das war so eine typische Familiensituation, alle sitzen an einem Tisch und essen was und ich wollte halt alle drauf haben. Dafür ist das Panorama halt auch sehr schlecht geeignet. Interessant ist ja, dass wirklich die Kamera, das ist, wo Apple am stabilsten und klarsten von dem ersten iPhone ab immer wieder Innovationen gebracht hat. Das ist offensichtlich das Einzige, was ihnen noch geblieben ist, was ihnen einfällt. Ich denke, bei der Ultraweit-Linse geht es gar nicht so sehr darum, was du sehen willst, sondern darum, was das Telefon sehen will. Stichwort AR und Raumtracken und so. Also selbst wenn du nicht direkt das Weitwinkelbild anguckst, kann das ja trotzdem im Hintergrund quasi mitgelesen werden und benutzt werden, um irgendwie sich im Raum zu positionieren. Ja, und da bringen, glaube ich, auch die verschiedenen Kameras viel, wenn du diese ganzen Tracking-Sachen machen möchtest. Ja, das ist ja irgendwie auch so, dass Feature vom Pro, das so ein bisschen unterging insgesamt, und aufs 11 trifft das auch zu, dass man da tatsächlich alle Kameras gleichzeitig aufzeichnen kann. Dass man von mehreren Kameras lesen kann gleichzeitig, ist ein iOS 13 Feature. Und oh, bei den 13. bei den Vorgängermodellen ist es so, dass du halt gewisse Kombinationen von Kameras gleichzeitig haben kannst, aber nicht alle. Und du kannst zum Beispiel auch nicht Front und Back haben, sondern du kannst nur Front, Depth und Back haben, so aus Gründen TM. Aber du kannst immer nur maximal zwei haben von den vier Kameras, die das auch hat. Und jetzt bei den neuen Geräten kannst du, die haben ja genug Bandbreite, dass du alles gleichzeitig aufzeichnen kannst und dann eben so Späßchen machen kannst wie in dieser Filmic-Präsentation, dass du irgendwie drei verschiedene Perspektiven nach vorne aufzeichnest und gleichzeitig noch Selfie nach hinten und dann halt so ein richtiges Multicam-Setup hast. Wobei ich habe einen ziemlich großen Gripe mit dieser Demo, weil die spielt einem vor, dass das Ding cooler ist, als es ist. Weil klar, du hast drei Kameras, die du alle gleichzeitig aufzeichnen kannst, aber sie zeichnen genau das Gleiche auf. Und das ist was. Das ist kein Schnitt, den man macht. So von der totale in die Nahaufnahme direkt. Das ist zwar, du hast dann zwar zwei Filme, aber du wirst zwischen denen nicht hin und her schneiden. Also musst du wenigstens noch daneben eine Kamera stellen, damit du dann von der Weiten in die Close schneiden kannst. Also das ist so, boah geil, du hast hier vier Streams, vier Kameras, Ja, aber es ist dreimal das Gleiche. Also das war so ein bisschen... Back to differ, im Prinzip bin ich bei dir. Du brauchst für eine richtige Produktion noch eine richtige andere Kameraperspektive. Aber den Fall, dass du gerne einen Tele und einen Ultraweitwinkel zum Beispiel hättest, zwischen denen du hin und her schneidest, zusammen mit einer dritten Kamera, die irgendwo anders steht, der existiert schon. Ja, vielleicht. Okay. Und das Zweite, was mich da genervt hat, ist diese Frontkamera und Backkamera hin und her schneiden. Hm. Ich glaube nicht, dass es von der Qualität her schön ausschauen wird. Und wenn du das machen willst, sei es als Interviewer und Interviewee oder die zwei Musiker, die miteinander reden, die werden sich nie so bewegen, dass sie beide immer richtig in der Kamera im Bild positioniert sind. Also das, ich glaube, da dreht einer den Kopf und dann ist er out of. Nee, aber dafür bist du 4K und kannst das dir dann zurechtkommen. Du meinst, dann machst du einfach ultra weit und schneidest dir das raus. Ist die Selfie-Kamera jetzt auch besser oder kann die einfach nur slow-mo? Die ist auch besser. Die kann jetzt auch, also 4K konnte sie ja vorher auch, aber 4K 60 kann sie jetzt. Slow-fies. Ich würde ja gerne übrigens 200 Euro weniger für ein Telefon bezahlen, wo ich keine Selfie-Kamera habe. Also andersrum, wenn es 200 Euro günstiger wäre, würde ich es ohne Selfie-Kamera nehmen. Aber da bin ich vielleicht alleine. Egal. Naja, wenn die 200 Euro weniger wäre, würde ich da auch drüber nachdenken. Aber wie entlockst du es dann? Naja. Habt ihr noch was Spezifisches zum Pro? Nee, akut eigentlich nicht. Es gibt Die Farbe hat mir gefallen. Ja. Midnight Green. Bin mal gespannt, wie die aussieht. Ist jetzt hinten auch Glas wieder. Ja, das gefällt mir weniger. Ist das nicht jetzt auch schon so? Ja, das ist jetzt auch schon so. Wie, ich habe einfach eine Hülle drumherum, damit es nicht kaputt geht. Nehmen wir mal eine Hülle runter. Ja, eben. Ich hoffe, es geschafft, dass Hüllen mandatory sind. Ja. Das wird auch da wieder sein, deswegen ist mir der Teil relativ egal. Der Unterschied hinten ist auch Glas. Der Unterschied ist tatsächlich, dass es nicht glattes Glas ist, sondern auf irgendeine Art und Weise texturiertes Glas. Also sie haben da irgendwo noch ein Finish drauf. Es ist Gorilla-Glas aus dem Film von den Machern von Planet of the Apes. Gorillas. Benutzt. Und deswegen ist es nice. Weil ich wollte gerne zum Schluss noch so eine Gesamt-iPhone-Betrachtung machen, was Apple jetzt so gemacht hat. Weiß ich nicht, habt ihr jetzt noch irgendwelche Details vorher? Nee. Also für mich gibt es noch eine Sache, die ich durchaus erwähnenswert finde, so dass sie wirklich versucht haben, iOS 13 so in den Anfängen des iPads zu verstecken. Und so beim iPhone, selbst es wurde überhaupt nicht erwähnt, nicht mal in Ansätzen beim iPhone. Also iOS selber ist ihnen so peinlich, dass sie nicht mal mehr sagen, wann sie es releasen, was dabei. Also so, das finde ich schon auch eine Größenordnung. Und zwar so, dass sie dann die Kurve gemacht haben zu Retail ja zum Schluss sogar noch als One More Thing. Nachdem sie der Tim am Anfang gesagt hat, hey, meine Updates lasse ich mal weg, die kommen dann zum Schluss. Mhm. Naja, ganz komisch. Ja, Das stimmt, das war zuerst mal wirklich, es kam nirgends vor. Nee. Man merkte deutlich, da sind Lücken in dieser Keynote, die eigentlich mit anderen Dingen gefüllt werden hätten sollen. Und das ist irgendwie alles so ein bisschen an die Wand gefahren und man hat jetzt da sowas zusammengeflickt, was man präsentieren kann, aber in der normalen Keynote hätte das kleine iPad auch keinen großen Platz eingenommen, zum Beispiel. Ja, also wahrscheinlich hätten sie es einfach, ohne es groß zu erwähnen, hinterher gespeedbumpt. So. Wenn sie genug anderen Kram gehabt hätten. Ich habe noch einen bisschen tangentiellen Gripe mit der Präsentation, mit dem Style. Die Folien, wo sie dann diese Feature-Zusammenfassung von den iPhones gezeigt haben und von den iPads und so, wo du dann eine große Folie hattest und da war mit vielen Symbolen nochmal zusammengefasst, was Phil oder wer auch immer davor gesagt hat. Die waren so, das hat mich so rausgerissen, weil es war so vom Style her so schlimm. Das war wie eine Seite aus einem Discounter-Supermarktkatalog, sah das aus. Ja, es sah ein bisschen aus wie so eine Hostage-Forderung, so aus verschiedenen Zeitschriften zusammen ausgeschnitten und zusammengeklebt. Ja, also stylemäßig, did not enjoy. Ha, ja. Ich fand toll, dass es in diesem Chip-Architektur-Dings so ein bisschen retromäßig diese Keynote-Animation wieder gab, wo dann der Text runterfällt und irgendwie so Staub aufgewirbelt wird. Und ja, das hat man auch schon lange nicht mehr gesehen. Bei nice. Was ich sehr lustig fand, erstens der Stream fing verspätet an, also schon zeitversetzt an. Warum auch immer, also eine Minute zu gelaggt, das war schon in der Vergangenheit. Pro-Tipp an der Stelle, immer wenn man einen HTTP-Livestream irgendwo herbekommt, von irgendeiner Quelle an irgendeiner Geschichte, es lohnt sich mal Skip-Forward zu machen. Das passiert bei der ARD-App zum Beispiel auch teilweise und so, dass man halt so wirklich auf dem Jetzt ist, weil teilweise startet man halt einfach an einem slightly in the past Moment und solange man nach vorspulen kann bei dem Livestream, kann man vorspulen. Aber ja, sehr ärgerlich war, ich war kurz in der Küche mit meinen Kopfhörern, die Kopfhörer haben die Verbindung verloren, dann kam ich zurück, war der Stream gestoppt. Pause, ja, noch dann, mehr Delay. Ja. No. Hattest du dann den restlichen Stream oder bist du wieder auf live gesprungen, wie ich du Play gedrückt hast? Ich bin wieder auf live gesprungen, weil wir haben ein bisschen gechattet, ge-SMS't und da wollte ich nicht hinten dran sein. Achso, aber der Stream wäre da gewesen. Der Stream wäre an der Stelle weitergegangen, wo er gestoppt hat. Was ja auch ganz cool ist. Ist diese tolle neue Technologie in iOS 13. Punkt irgendwas. Ich weiß, ich habe den Überblick verloren, wo es jetzt tatsächlich landet. Low Latency HTTP Streaming. So, da hat man dann wahrscheinlich kein Delay mehr oder so. TM. Nun ja. Also ich wollte noch eine iPhone-Betrachtung machen und zwar über die Jahre. Und zwar ist was mit dem iPhone X meines Erachtens passiert, was ich damals nicht geglaubt habe. Nämlich das, was Apple damals als Story erzählt hat zum iPhone X war, wir geben euch jetzt mal so einen kleinen Blick in die Zukunft, den könnt ihr jetzt schon kaufen. Deswegen haben wir auch die eine Nummer übersprungen, so mehr oder weniger. Und leider hat Apple damit recht gehabt. Und damit leben wir jetzt und das ist eine Situation, die ich scheiße finde, ganz ehrlich. Und zwar, wir haben jetzt immer das eine iPhone aus der Zukunft, was du dir schon mal kaufen kannst. Und das ist eine Situation, wie entweder legst du so viel Kohle auf den Tisch, dass alle dich auslachen, weil kein Mensch bezahlt 1.000 Euro für ein iPhone, für ein Telefon heutzutage. Und du kriegst halt den Blick in die Zukunft oder du kriegst das Telefon vom Vorjahr. Was wahrscheinlich, wenn es das andere nicht gäbe, das Pro nicht schlecht wäre. Aber so eine Situation schafft, die für mich absolut unbefriedigend ist. Weil ich muss halt entweder diesen Riesenbetrag aufwenden, um dieses Gefühl zu haben, was ich früher bei einem 3GS oder einem 5er oder so immer hatte bei Apple. Oh, ich kriege jetzt das geilste neue Gerät, was es gibt. Und dafür muss ich halt jetzt diesen Riesenbetrag bezahlen. Oder ich kriege halt das Telefon vom Vorjahr, so fühlt sich das iPhone 11 jetzt an, meines Erachtens, halt für günstiger. Also für einen Betrag, der immer noch gehobene Klasse ist, ein Smartphone-Betrag, aber halt, ja. Und ich glaube, das ist eine Falle, weil dadurch, dass dieses Excitement, was man Jahr für Jahr hatte, schon arg gedrückt wird. Ja. Ja, bei mir ist es jetzt gerade so, dass mein Telekom-Vertrag irgendwie gerade zum Verlängern ansteht und ich bin auch am Überlegen, was ich mache. Ich habe ja noch ein 10 sogar, also das 10S habe ich ja eh schon geskippt an der Stelle. Ich habe keine Ahnung, ich würde vielleicht einen 11er nehmen, wenn. Also es ist auch ein sehr, also ich bin inzwischen halt auch in der Situation, wo jetzt okay, ich brauche es nicht mehr unbedingt fürs Entwickeln sofort, damit ich es habe, weil damit ich unbedingt weiß, wie das denn so ist. Mhm. Weil dafür sind die Features jetzt gerade auch nicht wichtig genug für was auch immer ich noch machen will in der Zukunft gerade. Und dann ist es schon einfach ein Riesenbatzen Geld, den man dann ausgibt für was. Also jenseits von, also dadurch, vor allem auch, weil die Weitwinkelkamera auch in dem Elfer drin ist, also dass nur die 2X-Kamera fehlt. Also das wäre so noch so, Kinderfotos sind halt wichtig und je neuer die Kamera, also je besser die Kamera im Handy, desto besser sind diese Fotos und die wollen wir halt haben. Das ist noch so ein Grund, aber ist es mir so viel wert eigentlich? Ja, das ist die Hauptmotivation irgendwie zu, also und das ist die Abwägung. Will man irgendwie bessere Katzenfotos im nächsten Jahr und dafür jetzt so viel Geld zahlen oder nicht? Und das ist schon sehr, sehr, also das ist alles ein Luxusding, so an der Stelle in der Größenordnung, ja, wo ich mir denke, what the fuck. ja, schade irgendwie, gell? Es ist so gekippt. Mhm. Ich finde, mit dem Tennis ist eigentlich gekippt. Ja. Und mit Apples Haltung so jetzt auch so ähnlich wie mit der Mac Pro jetzt. Das ist jetzt auch so mit dem, der iMac Pro ist auch so eine Geschichte. Das ist alles so eine Größenordnung von, kannst du schon extra für bezahlen, wenn du es wirklich haben willst. Hm. Rational. Und bei 10 hat es noch funktioniert, finde ich, weil das war so dieses 20th Anniversary Mac-Ding. Naja, aber nur für den Moment hat es funktioniert. Nur also für dieses eine Jahr. Sie haben ja die Preise normalisiert danach auf der Ebene jetzt. Also sie haben es zwar jetzt, also das 11er ist jetzt ein bisschen günstiger als das XR war, glaube ich, aber nur ein Hauch. Ja. Aber immer noch so... Das ist eigentlich der Preis, den ein Top-Notch-Phone braucht. Genau, und das ist jetzt, dieses Jahr ist so das Gefühl, oh, wir haben unseren Fehler gemerkt und sagen jetzt, okay, eigentlich ist jetzt das 11er das richtige Telefon und dann gibt's halt dieses Luxusteil noch. Hm. Also es ist jetzt zum ersten Mal so, dass Apple das eingesteht, auch dass es halt iPhone 11 heißt, dass da irgendwas in Schieflage geraten ist. Aber ob das ihnen nützt, weiß ich nicht, dass sie es eingestehen. Schwierig. Also das ist ganz komisch gerade. Vielleicht dann doch lieber einfach nächstes Mal wieder nur ein Gerät machen und ja, aber sie wollen natürlich, dass die 999 Euro, Dollar abgreifen. Und es wird immer Leute geben, die es bezahlen. Ach ja, man sehnt sich so, also ich sehne mich so ein bisschen zu Keynotes zurück, wo man irgendwie überrascht und begeistert war danach und irgendwie ist das schon seit Jahren nicht mehr so, keine Ahnung. Also, aber man wird auch einfach alt und zynisch wahrscheinlich. Vielleicht waren wir naiver. Ja, ja, leichter zu begeistern. Die Technik war halt auch, hat halt größere Sprünge gemacht. Aber vielleicht ist dann auch wirklich sinnvoll zu sagen, okay, die ungeraden Jahre sind die Bumps und die geraden Jahre sind die, da könnt ihr euch auf was freuen. Aber momentan ist halt alles irgendwie so mittendrin, zwischendrin. Das passiert aber auch wirklich nicht mehr. Also das iPad ist jetzt der nahezu fertig an der Stelle. Beim iPhone gibt es halt noch den Switch zu USB-C. Wahrscheinlich nächstes Jahr dann, auf alle Fälle von der Konnektivität her. Also auf das könnte man nochmal warten, wenn man will. Super, das yay. Ja. Ich freue mich ja. Ja genau, ich glaube, das passiert aber noch. Aber recht viel mehr passiert dann nicht mehr, glaube ich. Und das ist halt so... Das heißt, es gibt Speedbumps und halt so, weiß ich nicht. Also, sie machen mit AR so komisches Zeug, dass das dann wieder nur mit manchen Geräten geht und so. Na, ja. Gut, sie haben ja eine Forderung umgesetzt, die wir lange, lange hatten, und das ist die Akkulaufzeit. Wobei das auch nur ein Nebeneffekt ist von der ihrer Prozessorentwicklung. Ja, ja. Aber das haben sie ja, das ist ja wirklich was. Man könnte ja auch sagen, wenn so ein Gerät ausentwickelt ist, dann passiert das, was eigentlich im Markt normalerweise passiert. Es wird günstiger von Jahr zu Jahr. Mhm. Das ist ja noch nicht passiert. Das wird auch Apple nicht machen, so an sich. Also das macht Apple jetzt, das iPad jetzt ist so eine, also das Einstiegs-iPad ist der unterste Price Point von den Geräten. Und beim Telefon ist es halt das vor 3 Jahren iPhone 7, oder? Mhm. Oder iPhone 8, das, weiß ich nicht. Das ist übrigens iPhone sind ja wirklich noch alle im Programm gefühlt. Das ist übrigens eine sehr clevere Sache, das iPad, so ein günstiges iPad anzubieten, weil das schon immer für Nicht-Apple-System, Nicht-Apple-Organismus Menschen das Gerät war, was sie hatten. Ja. Ja. Und was sie dann einfach haben, um dann eben auch sowas wie Apple Arcade zu verkaufen. Ja. Mhm. Tja, ja, also wir halten fest, es ist alles ein bisschen im Umbruch von Apple Arcade über bis hin zum iPhone und die Release-Zyklen. Und es bleibt spannend. Jetzt ist lustig, ne? Das ist so ein Gefühl von, die neue PS5 und die neue Xbox kommen. Ja, stimmt. Ja, demnächst. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen zurückhalten. Ja, aber es ist nicht wirklich so. Also es ist nur, ja. Ja, interessant. Verlassen wir an der Stelle die Keynote und kommen kurz zu einem News-Thema, das ich rausgeschrieben hatte, weil das irgendwie sehr, also es wirkt schon fast zynisch platziert, weil Uber hat irgendwie kurz vor der Keynote die Pressemeldung rausgehauen, dass sie 435 Leute entlassen in Engineering- und Produktteams. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen, als würde man die schlechten Nachrichten am Freitagabend raushauen, damit das dann so ein bisschen im Wochenende untergeht. Und hier wird so ein bisschen die Tech-News-Flut, die Apple verursacht, dann ausgenutzt, um in der Bugwelle quasi dann mitzureiten und nicht so aufzufallen. Was mich so überrascht hat, ist, ich meine, Uber lays off, hörst du? Und dann denkst du dir, ja, die haben ein paar Fahrer gefeuert, aber natürlich feuern sie nicht ihre Fahrer. Du musst auch wissen, Uber hat ja gestern oder heute irgendwie gesagt, die Fahrer sind nicht zentral in unserem Businessmodell. Deswegen sind die nach dem neuen Gesetz auch nicht angestellt bei uns, weil sie sind nicht core of our business. Aha. Naja, Uber kämpft ja immer darum, dass seine Fahrer nicht angestellt sind. Ja. Wenn dann das letzte Gericht das entschieden hat, dass sie doch angestellt sind, wird das der Todesstoß für Uber sein. Hm. Aber ich fand es so krass, dass die über 400 Leute haben, weil wenn sie 435 Leute rausschmeißen, dann müssen sie vorher mehr gehabt haben als vier. Das ist unglaublich, weil Uber, ich dachte, das ist so eine App, ne, für Taxifahrer. Hm. Aber dass das so ein riesengroßes Riesending ist, das hat mich überrascht. Im Nachhinein, ja klar, sie hatten irgendwie Millionen und Abermillionen an Venture-Kapital. Also irgendwo müssen die hingegangen sein, vermutlich in die Löhne für diese armen Schweine, die sie jetzt gefeuert haben. Aber ich bin immer wieder erstaunt, wie groß Uber eigentlich ist. Hm. Ja. Ja. Kommen wir zum Konsum. Wir fangen an mit Celeste. Da ist jetzt irgendwie, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dass da noch was passiert. Und dann habe ich irgendwie diesen Tweet gelesen, dass irgendwie Chapter 9 ist draußen und kann mich jemand aufklären, was da in Sachen Celeste gerade passiert. Ich muss erst den schlechten Witz loswerden, der in meinem Kopf sonst hängen bleibt. Celeste of Us. Ah. Autsch. Oh. Sorry. Oh Gott. Ja. Oh. Ja, ich. Aber Celeste of Us wurde doch letzte Folge angekündigt von Marcel, während du auch da warst. Ja, genau. Nein. Ich bin zurück. Ja, Martin war da. Nee, Martin. Aber vielleicht nicht geistig. Aber ja, wir haben da auch ein Typo übrigens, weil es Gründet steht da, weil Marcel hat Gründet bei OK Games geschrieben. Ah, ja. Weiß ich nicht genau, ob es noch lohnt zu fixen. Nee. Unbegründet. Nee, das war, glaube ich, der Teil, wo bei mir so ein bisschen Stress war. Naja. Ja, unbegründet. Ich hatte auch Stress, deswegen konnte ich es noch nicht spielen. Nee, angekündigt ist es schon seit mindestens Januar. Und jetzt ist es aber draußen. Ich wollte es bloß nochmal sagen. Ich werde auch nochmal drüber reden, wenn ich es gespielt habe. Hm. Wie gesagt, keine Zeit gehabt. Hast du irgendwas drüber gehört schon? Dunkel. Es soll schwierig sein und ich habe kurz überlegt, ob ich mich für den Podcast ins Besser werfe und mich spoilern lasse und ein YouTube-Video angucke, aber nein, habe ich dann nicht gemacht. Ich will das unbefleckt spielen können. Unbefleckt. Es spielt auf dem Mond. Ha, ich habe euch gespoilt. Oh nein. Ja, ein Titel, von dem ich definitiv aber noch gar nichts gehört habe in diesem Podcast und von dem ich aber schon viel mitbekommen habe, ist Control. Und ich bin sehr gespannt, was da eigentlich passiert, weil ich lese immer nur von Leuten, die sagen, ich spiele das jetzt und das ist irgendwie schwierig und die Bosskämpfe und tralala. Und irgendwie klingt das immer ganz spannend, aber ich habe noch nicht verstanden, was man da eigentlich macht. Oh my God. Mhm. Control. Control ist mir über den Weg gelaufen, glaube ich, vorletztes Jahr auf der E3 in einem Trailer bei Sony und hat mein Interesse so sehr geweckt wie ein feuchtes Tuch. Vor allem, weil es auch angekündigt wurde, das neue Remedy-Spiel. Und ich hatte vor Ewigkeiten mal eine Kritik von Quantum Break gehört. Ich glaube, Remedy hat immer mit Microsoft Exclusives gearbeitet. Deswegen war das für mich auch einfach out of bounds. Das ist das Studio, was Alan Wake gemacht hat. Und wie heißt das erste, das bekannteste? Max Payne? Nein. Max Payne, genau. Max Payne und Quantum Break und die Kritik über Quantum Break war halt eher verhalten und ganz komisch. Die machen so eine Serie mit live aufgenommen auf Video und vermischen das mit Spiel und das hat alles für mich keinen Sinn ergeben. Und insofern habe ich es lustigerweise bei David Cage abgespeichert, in dem Ort meines Gehirns. Ich muss übrigens kurz noch einmal reingrätschen, mich selbst verbessern. In diesem Podcast ging es in Folge 330 schon mal um Control. Tatsächlich. Ja. Interesting. Ja, wahrscheinlich mit ein paar abfälligen Bemerkungen. Mhm. Ich muss das unbedingt nachhören. Naja, jedenfalls, das hat mich alles nicht so wahnsinnig interessiert. Und jetzt kam Control irgendwie Ende August raus und auch die Kritiken kamen raus. Und da ich ein paar andere Spiele-Podcasts höre, hat sich das dann so zu einem ich glaube, ich verpasse gerade was, summiert. Control ist erschienen für die PlayStation, für die Xbox und für PC. Vorab, es hat wohl Performance-Probleme auf den Vanilla-Konsolen. Das heißt, um eine PS Pro und oder eine Xbox One super schnell kommt man wahrscheinlich gar nicht rum. Xbox Two? Ja, so ist es halt jetzt. Ja. Es unterstützt diese neue, tolle neue Raytracing Sache auf dem PC, wenn du die richtige Grafikkarte hast, was wohl fantastisch sein soll, denn dieses Spiel besteht fast nur aus spiegelnden Oberflächen. Worum geht's? Genau, denn? Jetzt erstmal das Unwichtige hier schon mal rausgeblasen. Control ist ein spielgewordene Dharma-Initiative oder eine spielgewordene SCP Foundation. Ich weiß nicht, ob ihr die SCP Foundation kennt. Ich kannte sie, weil sie, glaube ich, mal in diesem Podcast erwähnt wurde von jemandem. Sie wurde im Rahmen eines Zahlenfakts mal erwähnt. Ja. Ach, nee. Nein, unglaublich. Inception. Also die SCP Foundation ist eine Inspiration für dieses Spiel. Deswegen muss ich kurz was drüber sagen. Das ist eine Webseite, ein Wiki, wo paranormale Dinge aufgeschrieben sind, und das ist alles fiktiv, aber halt Leute arbeiten dran, lustige, spannende, skurrile, paranormale Objekte und Orte sich auszudenken und schreiben. Also so eine X-Files. Wie aber genau, viel schöner als X-Files. Wie der Aktenschrank von X-Files. Weil quasi. Es ist so super schön, skurril, modern, altmodisch. SCP heißt irgendwas. Secure, Contain, Protect. Genau. Und da kommt man auch, Control passt da auch ganz gut. Control spielt nämlich im Bureau of Control, also der Behörde für Kontrolle. Ja. Großartig. Es ist einfach großartig. Es ist eine Behörde, die dafür da ist, diese ganzen paranormalen Aktivitäten aufzuschreiben und zu protokollieren und zu erforschen und zu containen. Das klingt cool. Und was man macht ist, man spielt erstens eine Frau, das ist schon mal sehr schön, und die betritt am Anfang des Spiels diese Behörde und das ganze Spiel spielt sich in dieser Behörde ab. Das Ganze hat einen wunderschönen Charme optisch von so einem Behördencharme. Ich habe mir sagen lassen, das ist brutalistische Architektur, die im Spiel ist. Das heißt, es sieht alles super stylisch aus. Die Szenen, die du betrittst, werden mit einer riesigen weißen, sehr schlichten Schrift angekündigt. Das ist einfach, also das ganze Spiel ist super stylisch, deswegen funktioniert auch das Raytracing da so gut, weil die Oberflächen, also es ist sehr haptisch, diese Oberflächen, es spiegelt ganz viel, der Boden, das würde alles in einem schlechten Rendering gar nicht rüberkommen. Und du hast halt dieses Behördenfeeling von Anfang an, was wirklich. Also es ist wirklich sehr, sehr cool. Diese Behörde ist beherbergt im The Oldest House, was auch so ein paranormaler Gegenstand ist. Und das merkt man auch dann relativ schnell im Spiel. Das Erste, was du siehst, ist der Hausmeister, den du triffst, der irgendwie so wie ein axtschwingender Psycho aussieht und mit finnischem Akzent Englisch spricht. Und ich bin in Liebe gefallen in diesem Augenblick spätestens. Bitte. Alles gut. Unser Denglisch ist Absicht. Ja, unser Denglisch ist Absicht. Ja, auf Finnisch kann ich es leider nicht. Aber da gibt es ja Menschen. Intended. So. Kylle. Shoutout to Menschen, die Finnisch können. So. Und diese, das ganze Spiel ist ein Open World Shooter, was ja eigentlich nicht unbedingt das ist, was ich jetzt naheliegend spielen möchte, aber bei dem Ding halt schon. Denn alle Sachen, die du findest, sind Dokumente von dieser Behörde, und da kommen wir wieder zum SCP-Wiki. Die könnten halt auch im SCP-Wiki stehen. Das heißt, es werden die absurdesten Dinge beschrieben und das Ganze ist so schön und skurril und herzerwärmend, es macht so viel Spaß, und auch dieses Spiel ist so. Denn hin und wieder triffst du auf diese Dinge in diesem Büro, in dieser Behörde, und erlebst sie dann halt auch als Spieler und optisch und so weiter. Also das ganze Ding ist komplett skurril. Es ist trotzdem ein Shooter. Man kriegt ganz coole Fähigkeiten, die eben auch so paranormal sind wie Telekinese und sich Dinge durch die Gegend werfen mit deiner Hand und schweben irgendwann noch und so. Und die kriegst du dadurch, dass du eben diese paranormalen Gegenstände untersuchst und so weiter. Du triffst auf andere Leute. Ich bin noch nicht ganz durch, deswegen weiß ich nicht, wie gut die Hauptstory ist. Also es gibt auch einen Grund, warum die Protagonistin da in dieses Haus reingeht. Aber es ist alles vom Setting einfach. Sowas habe ich noch nicht gespielt. Und das macht's so cool. Der Kampf hat viel Kritik von einigen Seiten auch ausgelöst. Ich finde den okay. Ich glaube, es war ganz gut, davon Bioshock Infinite zu kommen, weil der so scheiße war in Bioshock Infinite, sodass er mir hier jetzt sogar mehr Spaß macht durch die Fähigkeit. Es ist aber jetzt kein großes elaboriertes Ding. Also ich dodge, ich schieße und ich setze meine Fähigkeiten ein. Also fast ein bisschen vergleichbar mit Bioshock, bloß dass die Fähigkeiten interessanter sind als in Infinite. Vielleicht so interessant wie in den ursprünglichen Bioshocks. Ansonsten, es gibt da auch Upgrade-Systeme, das ist alles weniger interessant. Und es gibt viele Kisten, wo dann so Puzzlesteine sind für mein Upgrade. Das nehme ich alles so mit, das ist nicht das Wichtige. Aber bislang haben ja alle Missionen, die ich hatte in dem Spiel, ob sie Nebenmissionen waren oder Hauptmissionen, haben mir Spaß gemacht, weil sie so interessant sind von dem, und du weißt immer nicht, was passiert denn als nächstes, dadurch, dass alles paranormal irgendwie verzerrt sein kann in diesem Haus. Es kann entweder eine ganz normale, langweilige Shooter-Passage um die Ecke warten oder was total Verrücktes. Und das ist ziemlich, ziemlich cool, finde ich. Was mir auch sehr gut gefallen hat, es gibt wahnsinnig viele Frauen in dem Spiel. Also du spielst eine, nicht die Sicherheitschefin, aber du triffst auf mehrere, was ja schon immer krass ist, weil wenn die Protagonistin schon eine Frau ist, dass dann noch mehr als zwei andere im Spiel vorkommen, ist dann eher selten. Und ich habe drei gezählt, die dann noch vorkommen. Jetzt ist die Frage für den Bechdel-Test, reden die miteinander über Dinge, die nicht Männer, über andere Sachen als über Männer? Ja. Denn, das Lustige ist, du redest mit denen sehr viel darüber, was hier zu tun ist und was überhaupt abgeht und ja. Nice. Ich weiß nicht, ob die Bedrohung im Spiel, also es gibt eine große Bedrohung, ob die männlich ist, dann vielleicht nicht, dann ist der Bechdel-Test vielleicht hinfällig, das weiß ich. Ansonsten ist es eine Metapher. Ja, die Charakteranimation ist ziemlich schlecht, muss man sagen. Das ist wahrscheinlich budgetmäßig, also so die Gesichtsanimation, das ist, glaube ich, budgetmäßig ein Problem gewesen. Also das ist auch ein Remedy-Spiel, was eher von einem B-Publisher gepublished wurde. Aber darüber sehe ich hinweg. Also für mich funktioniert das alles auch, die inneren Monologe von der Hauptfigur. Und es gab eine Situation, die muss ich mal kurz beschreiben, ist ein Mini-Spoiler, kein großer. Du kommst in so einen Abschnitt drin, wo so einen Trainingsabschnitt mit einem Voice-Recording, was sich durch diesen Trainingsabschnitt so ein bisschen wie bei Portal, bloß nicht mit einer verrückten KI, sondern mit einem Tonband, was halt sagt, bitte gehen Sie jetzt in den Raum rein und dann machen Sie diesen Test. Also da kannst du ein bisschen Schießen üben an der Stelle. Und diese Tonbandaufnahme ist schon wirklich zum Wegschmeißen, aber ich war natürlich zu blöd, diesen Test zu bestehen. Und beim ersten Mal sagt sie halt so, ah shit, hat es nicht bestanden. Beim zweiten Mal sagt sie nochmal irgendwas. Und beim dritten Mal sagt sie halt, fuck you, awkward voice recording. Weil das halt sagt, you failed, sagt das voice recording. Und das war so, also das war wirklich der Moment, wo mich dieses Spiel einfach, also das war so schön. Und jetzt muss ich mein Fazit sagen. Fazit ist, ach so, Puzzle-Elemente wollte ich noch sagen. Es sind recht milde Puzzles, aber die sind an keiner Stelle so dumm wie zum Beispiel die Uncharted-Dinger. Sondern das sind interessante Puzzles. Du kommst an eine Stelle, weil das sind so assoziative, wo du einfach die Umgebung beobachten musst und dann so durch einen Lieb, also durch so einen Geistesblitz kommst du drauf, wie dieses Puzzle zu lösen ist, was ich super, super schön fand. Die sind nicht schwer, aber sie sind auf ihre Art ziemlich, ziemlich cool. Also eine Kaufempfehlung? Genau, Fazit. Ist ja sehr binär, was ich von dir wissen will. Ja, eine Stelle muss ich noch ganz kurz erzählen. An einer Stelle ging der Aufzug nicht und dann später ging er und es war halt wichtig für die Story, damit es ein Hindernis ist. Aber es war so in die Story eingebaut, dass es Sinn ergeben hat, dass er nicht ging. Das fand ich auch toll. Und dass er hinterher ging. Es war total natürlich. Natürlich kann der nicht gehen in der Situation. Das war super. So, Kaufempfehlung von meiner Seite aus, 100% Kaufempfehlung, das ist mein AAA-Spiel des Jahres. Oha. Aber bis jetzt, es ist vom Gefühl her, hatte ich genauso viel Spaß mit The Plague Tale, aber das ist nochmal irgendwie cooler. Es wird nicht jedem gefallen, natürlich nicht. Welches Spiel tut das schon so? Es ist halt anders. Am ehesten, glaube ich, nervt einen vielleicht diese ganze Shooterei. Das heißt, also wenn euch das Thema nicht taugt, auf keinen Fall kaufen. Das Spiel lebt über diese Skurrilität und das Thema. Mhm. Aber es ist so schön, es ist einfach so schön gemacht. Und wenn man dran scheitert, dann wahrscheinlich am Shooter-Teil. Der Anfang war nämlich schwer für mich. Also der erste Bossgegner, da bin ich oft gestorben und ich dachte, wenn es so weitergeht, dann werde ich keinen Spaß mehr haben. Im Mittelteil wird es halt wieder einfacher. Da macht es dann eher Spaß, so rumzukämpfen. Ich habe leider gehört, dass es im Endgame wieder schwer wird und es gibt keine Schwierigkeitsgrade. Mhm. Aber dann schaut man sich das vielleicht auf YouTube an, das Endgame. Also es lohnt sich auf jeden Fall, bis dahin zu spielen. Bist du schon durch? Nee. Ich bin noch nicht im Endgame. Es gibt ja sogar so einen schon angekündigten DLC, so zwei. Genau. Schon stimmt. Mitkaufen kann. Und ich weiß auch nicht, ob das storytechnisch dann das hält am Schluss, was es so verspricht. Aber die vielen kleinen Skurrilitäten alleine haben schon so Spaß gemacht, meines Erachtens. Also wenn ihr mal was spielen wollt, was sich nicht halt wie das 500. Gleiche anspielt, sondern wie was ganz anderes, zumindest bin ich so einem Spiel noch nicht über den Weg gelaufen, dann spielt es auf euer Risiko, weil das sind 60 Euro. 60 Euro sind viel. Das ist ein Jahr Apple Arcade. Also ja. Für mich war es auf jeden Fall die Überraschung des Jahres und ich habe wenig dran auszusetzen. Oh, die Ladezeiten sind grauenhaft. Du wartest, wenn du stirbst, ungefähr eine Minute gefühlt auf der PlayStation. Also ich konnte immer noch zur Kaffeemaschine gehen und den Kaffee anmachen. Ist schade. Das ist bei Darksiders 3 zum Beispiel auch der große Knackpunkt. Die Ladezeiten beim Sterben sind einfach zu lange. Und die Minute, weiß ich nicht, ob es wirklich die Minute ist, aber sowas nervt schon. Nein, das ist dann meistens viel kürzer, aber gefühlt ist es eine Minute. Was übrigens ich letztens bei ATP gehört habe, was du machen kannst, ist wirklich eine SSD als externes Storage Medium benutzen auf der PlayStation und dann hast du das Problem deutlich weniger. So, nur mal, als wenn du Geld ausgeben willst für mehr Spaß, Ladezeiten verringern, das hat der für Destiny gemacht, so, also er hat auch eine PlayStation Pro plus SSD, Das USB-3-Ports oder sind das USB-2-Ports? Ich weiß nicht genau, was die da machen. Ich glaube, PlayStation Pro ist 3 und PlayStation ist 2. Hm. Hilft auf alle Fälle, ich weiß nicht, wie viel Platz, also man braucht halt relativ viel Platz, aber so, nur so als wenn es zu sehr nervt irgendwann, ich bin schon kurz davor, mir das zu überlegen, weil jede Ladezeit. Also ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich kam ja jetzt von Bioshock, wo jeder Tod völlig keine Konsequenzen hat und auch ganz schnell geladen wird, also sehr schnell wirst du da wieder reingeladen. Weil das Spiel halt so alt ist. Und das Gewicht, was dran ist, ist schon nicht schlecht, finde ich. Dass du stirbst. Es ist übrigens, obwohl es so Mystery und teilweise so am Anfang sich horrormäßig anfühlt, es ist kein Horrorspiel, was mich sehr gefreut hat. Es ist kein Horrorspiel. Das heißt, ich habe keine Angst beim Spielen, weil ich bin ganz gut mächtig. Ich bin under control. Also obwohl das auch teilweise zum Fürchten ist, was die Inhalte angeht, da habe ich nie Angst in dem Spiel, was mich echt freut. Also da ist es ganz gut, dass es wirklich drauf ankommt und wenn ich sterbe. Aber ich habe halt auch Kontrollpunkte zum Laden. Das heißt, ich muss öfter auch wieder erstmal hinlatschen. Mhm. Zum Bossfight. I don't know. Ja. Also meine binäre Entscheidung wurde, das ist dein Spiel des Jahres, also muss ich es gespielt haben, muss ich es kaufen. Also für mich ist das klar. Hörer jetzt draus machen, ist mir unklar. Nachdem du so rumgeeiert bist, nachdem du gesagt hast, dein Spiel des Jahres, hast du es wieder irgendwie aufgeweicht in ja, lätsch langsam und braucht ein bisschen lange. Und so immer, Nein, aber diese Erfahrung hat man halt sonst nicht. Man muss halt sowas mögen. Ja. Also kauft euch am besten Bioshock Infinite irgendwie und Control und spielt erst Bioshock Infinite und dann Control und dann ist es das Spiel des Jahres. Bioshock ja, wird ja eh verramscht jetzt. Martin, ich habe davor die komplette Uncharted-Reihe gespielt und habe damals gesagt, das war eine gute Vorbereitung für Bioshock. Also kauft euch Marcel. Die komplette Uncharted-Reihe und Bioshock Infinite, spielt das in der Reihenfolge. Und dazwischen Last of Us. Da weiß man dann endlich, warum man diese Abo-Dienste kauft. Last of Us zum Hochgrinden für Bioshock, dann Bioshock und dann... Das ist das, was ich nicht verstehe. Die Uncharted-Reihe macht für mich genau das Fass auf, das du bei Darksiders so dieses generische Story-Bla-Spiel macht kein Ding. Nee. Für mich komplett. Jedes der Dinge ist so storytechnisch überhaupt nicht. Finde ich ganz mies und macht zwar viel Story auf, aber... Ja, nein, Story. Aber bei Uncharted hast du die Charaktere. Die Story, habe ich ja gesagt, ist bei Uncharted ziemlich... Ja eben, aber ich will auch die Charaktere auch nicht haben. Die Charaktere sind total nett. Aber das ist doch das gleiche, wie man irgendwie der Nicolas Cage-Film National Treasure. Man ist sehr unterhalten, aber die Story ist irgendwie sehr belar. So. Aber jetzt erzähl mir doch nicht, dass die Charaktere bei Darksiders irgendwie interessant sind. Oder ist es so? Nee. Dass du mit denen... Weiß ich nicht. Also das aber ist sie schon stört dieses... mich auch. Also, das ist wirklich, also bei Uncharted stört mich ja wirklich, dass es so ein Story-Ding ist eigentlich. Weil das ja, aber ohne die Story kannst du das Spiel doch wegwerfen. Und, ja, eben. Aber ich meine, das ist ja so alles. Deshalb kann man alles wegwerfen. Deshalb spiele ich diese Uncharted-Spiele einfach nicht. Das verstehe ich dann. Wenn du du jetzt bei Darksiders aussteigst an der Stelle, da habe ich wenigstens die Basis-Spielmechanik und ein bisschen das Metroidvania, das generische, aber ganz gute. Und auch eine Story, die so dahin plätschert und die Charaktere sind halt, also das Character-Design ist ganz gut. Die Charaktere sind nicht so dolle. So. Also bis auf sie ist halt so mit dieser, sie ist einfach zu aufgesext wieder an der Stelle. Das hätte es nicht sein müssen, aber so ansonsten ist es eigentlich ganz gut. Nee, da gebe ich dir recht. Also wenn du mit Uncharted, mit den Charakteren nicht warm wirst und dieser ganzen Geschichte zwischen Elena und Nathan und den irgendwie lustig findest, dann wird das schon eine komische Erfahrung. Ja. Und bei Control ist es, glaube ich, schon auch, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nur als Spiel spielen wollen würde. Allerdings habe ich gehört, das könnte auch ein Walking-Simulator sein. Da bin ich mir nicht so sicher, ob ich dann zufrieden wäre. Wenn das wirklich bloß durchs Haus latschen wäre, wäre mir, glaube ich, dann auch zu lahm. Ja, okay, ich werde es irgendwann mal spielen, aber jetzt ist doch demnächst eigentlich sowieso die viel zu viel Spielezeit. Ja. Genau, also wenn dann diese Woche Control spielen. Genau. Nee. Danach musst du 100 iPhone-Spiele zocken. Wo wir gerade bei der Kategorie Dom hat eine andere Meinung zum Spiel sind, ja, genau. Da passt doch ganz gut der Nachklapp rein, weil da geht es nochmal um Her Story und Telling Lies. Genau. Also mir persönlich ging es halt so, wie ich Marcel zugehört habe, über Telling Lies zu sprechen, dass ich mir gedacht habe, okay, Her Story musst du mal spielen. Und das gab es halt im Bundle mit Telling Lies auf Steam und dann habe ich halt beides gekauft und habe Her Story gespielt und dann war mir klar, okay, so funktioniert das Spiel, weil irgendwie, wir haben relativ viel vorausgesetzt hier, finde ich. Also man ist wenig an die Idee des Spieles gekommen, finde ich. Also schon, aber das fühlt sich ganz anders an, wenn man es mal spielt. Also es ist irgendwie so, weiß ich nicht. Es ist schon diese interaktive Filmvariante so. Und ich fand Her Story echt gut, muss ich sagen. Also ich verstehe ein bisschen so die Schauspielerkritik, die Marcel so hatte, dass es ein bisschen low budget ist, aber nur ein bisschen. Ja, weil ich finde das Einzige, was man der ganzen Situation dann nicht so abkauft, ist wirklich, dass sie mit einem Gegenüber spricht, so im Interview. Also sie schafft es irgendwie nicht wirklich, den Detective oder so die anzusprechen an der Stelle. Das finde ich ein bisschen aber ansonsten fand ich es eigentlich gut und auch ganz schlüssig. Spoilern will man wieder bei dem Spiel nicht an sich. Ich weiß nicht, ob wir jemals schon gespoilert haben. ich glaube schon. So die eine Breitseite an der Stelle, die mir ein bisschen geht, sie erzählt einfach zu viel in diesen Interviews, damit die Story funktioniert. Also damit man mehr erfährt, erzählt sie eigentlich viel mehr, als man normalerweise in so einer Situation erzählen würde, wenn man in so einem Verhörding ist, so grundsätzlich. Also da gibt es ein bisschen so ein bisschen Disconnect, ja, von so einer Offenbarung, die gar nicht, die mir zu viel ist an der Stelle. So. Aber die halt natürlich interessant ist, weil den Teil der Story wirst du willst ja alle Teile der Story wissen. Ja. Und Marcel, du hast ja alles angeguckt, Martin auch, oder? Alle die? Ja, ja. Filmchen da drin. Alles. Das ist ein Completionist-Ding, genau. Das ist auf alle Fälle bei Telling Lies überhaupt nicht so. Ja. Das ist per Design nicht so. Ja. Ich habe nicht alles angeguckt bei. Was? Ich habe nicht alles angeguckt bei Her Story. Genau, aber du kannst halt. Und bei Her Story ist es ja sogar so, dass diese eine Fragmentierungsansicht dir sagt, okay, das, die leitet dich ja dahin. Da, da gibt es noch ein paar Videos irgendwo, mach doch noch irgendwas. Stimmt, und im Anfang gibt es noch einen Cheatcode. Und den Cheatcode kann man noch eingeben und dann kann man da noch weiter rumklicken. Und dann geht man ins Dateisystem und schaut es halt einfach so an. Übrigens auch recht praktisch an der Stelle im Dateisystem ist es natürlich alles chronologisch und da kann man nochmal so durchgucken, wie man will. Und ich habe da ein paar Lücken dann auch dann gefüllt. Mir war es dann auch zu viel im Spiel selber noch. Das war so ist interessant, ich habe die zwei Spiele, also Her Story und Telling Lies, beide am Stück jeweils gespielt. Also ich habe Her Story durchgespielt und habe danach Telling Lies aufgemacht, weil ich irgendwie so nur wissen wollte, wie das denn so war und dann gedacht, ah, okay, interessiert mich auch nicht so, weil der erste Suchbegriff ist auch schon ein bisschen generisch, Story, ich verstehe Marcells Kritik und habe dann gleich wieder zugemacht, weil ich habe mir dann eine andere Nacht, also so, wenn das Kind schläft und alle im Bett sind und mal so ein bisschen, dann halt wirklich die Nacht auch durchgemacht bei fast schon, nicht durchgemacht, aber so 2:30 Uhr morgens dann auch, was für Telling Lies halt auch in die Story reinpasst, weil es ist auch so um Mitternacht rum. Und hat auch eine Zeitbegrenzung so an sich. Also es ist ganz lustig. Also es ist so ein bisschen darauf hingetrimmt, dass man nicht das komplette Material durchackert, sondern dass man eben nur Teile des Materials anschaut. Und wenn man die Teile des Materials, je nachdem, welche Teile man anguckt, findet man, hangelt man sich irgendwo dran entlang und sieht halt gewisse Ausschnitte dieser Ereignisse, die da so stattfinden. Und dementsprechend ist das Ende auch anders. So. Und das finde ich eigentlich ganz nett. So. Das ist eigentlich ganz gut, ist für einen Completionist ein bisschen schwierig, aber für einen Completionist sei wiederum, falls es die PC-Version oder die Mac-Version empfohlen, weil auch da liegen wieder die Videos schön auch gepaart drin und da kann man dann danach, ich würde es nur danach machen, ansonsten ist es ein bisschen zu langweilig, danach kann man die wirklich auch schön im Quicktime-Player öffnen, gleichzeitig mit Apfel-Return starten, dann sind praktisch die Konversationen in zwei Videofenstern so als einem Video abgespielt, weil man will ja praktisch, also wenn man so ein bisschen mehr ein paar also wissen will, was man so verpasst hat oder was denn dieses Gespräch wirklich war, das finde ich ein bisschen frickelig. Das Interface ist echt ein bisschen frickelig von Telling Lies. Es klappt, ich finde es aber nicht so schlimm, wie du beschrieben hast, Marcel. Also es hat mich nicht so sehr genervt, weil diese Spulerei, wenn man einen Anfang wollte von dem Video, das war nervig, dass es keinen Skip-to-Start gab, weil ab und zu will man einfach den Anfang sehen. Aber ansonsten ist genauso dieses, okay, du musst den Suchbegriff finden und in Teile des Videos reinspringen. So ein bisschen der Charme von der Variante, die sie gewählt haben, finde ich. Weil da muss man halt sich, okay, nochmal überlegen, wo komme ich denn hin? Und so, also es gibt so das Video ganz von vorne starten, das hätten sie noch ein paar Klick einfacher machen können sollen, finde ich. Ansonsten finde ich es okay. Ich glaube, es ist auch gut, dass... Entschuldigung. Also nochmal für alle, die das ist ein bisschen spät jetzt natürlich, aber für alle, die das Ding nicht gespielt haben. Also die Idee ist wirklich, man gibt Suchbegriffe ein und man kriegt halt nur 5 von den Videos, die diese Suchbegriffe treffen, von vielleicht treffen mehr, das heißt, und die in chronologischer Reihenfolge. Das heißt, wenn man einen Suchbegriff macht, der sehr, sehr generisch ist, wie this, that, you, know, yes, dann kommt man halt wirklich so den Anfang, irgendwelche Videos vom Anfang wenigstens, aber halt so nur die 5 und danach dann nicht mehr weiter. Da habe ich mich clever gefühlt, weil das war meine Idee, um das erste Video rauszukriegen. Und dann habe ich gesehen, ach, das sind die Videos, die mit dem automatischen Suchbegriff aufgerufen werden. Ach, bei dem anderen jetzt, ja, das stimmt. Ja gut, aber bei Telling Lies jetzt, nicht bei Her Story. Bei Her Story, bei Her Story ist es so, dass zu dem Suchbegriff nicht alle Videos kommen in irgendeiner Form. Das ist ein bisschen blöd. Die Suchbegriffe sind auch nicht so, nicht exhaustive so insgesamt, finde ich auch interessant. Also das ist so eine schlechte Suchmaske mit nur 5 Ergebnissen, ist so das eine Interface. Dann hat man ein History davon, wo man irgendwie zurückklicken kann. Und insgesamt hat man so ein Faux-Computer-Interface, das so ein bisschen gaga ist. Und da finde ich halt eigentlich ein bisschen schade, dass sich die Videos organisieren so nervig ist. Man kann irgendwie Bookmarks setzen und die Bookmarks kann man dann Tags geben. Also das fand ich bei Her Story auch netter. Man kann einfach in die Videos einfach irgendwelche Begriffe reinschreiben. Über die hat man es dann in der Suche auch wieder gefunden. hat natürlich auch einen Suchplatz eingenommen, ist so ein bisschen blöd, aber da konnte man praktisch so Events verschlagworten und dann hat man praktisch dann mit der Suche den Event gehabt und konnte man dann, okay, ah, das ist die Variante. Und so ähnlich bei Telling Lies muss man das ein bisschen nerviger machen. Also gerade wenn man so ein Gespräch hat, das hin und her geht und aber zwei unterschiedliche Suchbegriffe hat, dann kriegt man die nicht im selben Suchergebnis. Da muss man die irgendwie so verbookmarken und dann taggen und dann nochmal angucken und das ist so ein bisschen nervig. Das macht nicht so viel Spaß. So, also da hätte man ein bisschen, das Interface schon, könnte man schon streamlinen können, aber dass nur die Sachen auftauchen und an die Stelle gesprungen wird, wo das Wort ist, fand ich jetzt für die Storyline auch, das ist auch passend. Also ich finde, das ist schon auch, das gehört, also das ist halt eine andere Spielart derselben Story und ich finde es nicht nur schlechter. So. Storytechnisch fand ich es ein bisschen auch weniger interessant als die erste Variante so. Also gerade auch so dieses beide Seiten haben zu können von so einem Gespräch, auch wenn nicht immer, ist so ein bisschen, naja, dann habe ich halt so oft diese Reaktionsdinge. Also wenn die eine Seite was relativ lange erzählt, dann ist halt viel so, hier passiert gar nicht viel auf der anderen Seite. Ja, also ein weniger spoilerische Geschichte, es wird mal ein Märchen erzählt. Ja, super, 6 Minuten Märchen. Auf der einen Seite ist Märchen, auf der anderen Seite ist ein Gesicht, das irgendwie so... Nick, nick. Ja, und will ich das komplett durchgucken oder nicht? Eigentlich nicht. Da würde ich, wenn, dann scrubben vielleicht, um irgendwas zu sehen. Aber das ist halt so, das findet man relativ prominent früh und ist dann genervt. Also so diese Marcel-Reaktion. Aber so, wenn man dann mal in mehr so the meat of the story kommt, dann wird es auch weniger soapig, ehrlich gesagt. Das ist auch schon... Naja, ich habe halt vielleicht das Pech gehabt, dass ich die Storyline mit M-Punkt als erstes gesehen habe und die ist schon sehr soapig. Ja gut, die Storyline mit M-Punkt ist halt, ja... Na, also die ist halt nicht so ein Beziehungsgeflecht soapig, sondern eher so die, wenn eine Soap dramatisch werden möchte, soapig. Ja, ja, also da muss ich auch sagen, der Teil, den finde ich so ein bisschen, also wenn wir jetzt über dasselbe sprechen, ich glaube schon, ja, der ist eigentlich der langweiligste und ist so ein bisschen, warum, weil das ist so, hätte nicht unbedingt sein müssen. So, da hätte man eine andere Substory machen können. Ich meine, sie wird ganz okay aufgelöst, finde ich so. Das finde ich auch okay. Also ich habe den Teil auch, das war die Story, die bei mir auch dann so, okay, darauf hast du deinen Fokus gelegt, du Dominus, so in der Abschlussbewertung. Also man kriegt auch noch so sowas. Aber ich finde, also so im Sinne von Experiment, interaktives Video, Spiel draus machen, ist für meines Erachtens geglückt. Also ich bin jetzt nicht, ich habe jetzt nicht die Zeit verschwendet. Also das Reinkommen ist also, ich verstehe, wenn man nicht reinkommt, so, und dann es vielleicht auch lässt, aber sobald, also ich bin da echt dann, es war halt dann 2:30 Uhr morgens und ich wollte noch ein bisschen gucken und ich wusste dann, okay, ich kann morgen im Dateisystem das Ganze ganz angenehm gucken, mach mal das morgen, aber ansonsten, wenn das Spiel noch weitergegangen wäre und nicht auch so ein natürliches Ende gehabt hätte, dann hätte ich es auch gemacht. Und eine Geschichte, die wirklich, das spoilere ich jetzt einfach, auf dem Computer ist auch ein Solitärspiel. Ja. Und das Solitärspiel habe ich zwischendurch, also am Anfang, wo ich dann keine Lust hatte, irgendwie, ich bin nicht in die Story reingekommen, ich habe das Solitär gespielt erstmal, so einfach so ein bisschen Zeit zu verrücken. Und das Arschloch-Solitär hat eine Karte zu wenig. Und das fand ich schon wieder geil, weil in dem Fall war das schön, dann auch noch, ja. In dem Fall war das auch noch der Herzkönig, was zum ersten Suchbegriff passt. Und da dachte ich, das ist cool, es ist nicht immer der Herzkönig, aber es ist so, das fand ich geil, ich bin hier so fertig. Und mir wurde die Gratifikation von, dass die Karten fliegen oder was auch immer passiert ist, fertig ist, hat einfach verweigert von dieser fucking Software. Und das fand ich so geil, also das war so schön habt ihr das hier gemacht. Das ist wirklich schön. So. Nee, aber im Grunde deckt sich das total mit meinen Erfahrungen. Dieses Spiel ist halt so, dass du am Anfang mehr Energie reinstecken musst, als du zurückkriegst. Und wenn du schaffst, da irgendwie die Kerze anzuzünden, sodass sie dann selber brennt, dann funktioniert das schon. Ich hatte halt das Problem, ich habe das auch abends dann gespielt und habe irgendwann mal diese Schwelle überschritten, so in der Mitte des Spiels. Das hat schon ganz schön lang gedauert. Und dann lief's. Und dann habe ich eine Story aufgedeckt und dann war halt irgendwie schon spät und dann bin ich ins Bett gegangen. Aber dann hätte ich halt am nächsten Tag wieder die Kerze neu anzünden müssen. Und also man braucht irgendwie Zeit am Stück, glaube ich. Da bin ich nicht drüber gekommen über diese Schwelle. Und ich stehe dazu, dass ich denke, man hätte einiges halt wirklich leicht, wirklich da so machen können, dass diese Probleme nicht auftreten. Ich will auch nochmal das ansprechen mit den verschiedenen Perspektiven. Also was mir jetzt passiert ist, ich habe mich auf eine Storyline konzentriert und das war vielleicht eine schlechte Entscheidung von mir, die zuerst zu gucken. Und bei The Invisible Hours, was ich ja hier mehrfach besprochen habe, da hat es halt gerade den Reiz ausgemacht, welche Sachen sehe ich, welche Perspektive sehe ich zuerst, welche puzzle ich mir dann erst später zusammen. Es war dieses VR-Spiel, was es mittlerweile auch normal gibt. Da hat es super funktioniert, weil die Story anders strukturiert war und irgendwie aus verschiedenen Perspektiven interessant. Ja gut, das ist natürlich der Punkt. Die Story ist jetzt nicht, also die ist nicht bloody brilliant, überhaupt nicht. Die ist aber auch nicht so schlecht wie jetzt die letzten Detroit und so. Also wie die, also so, sie ist jetzt auch nicht, also ich finde, Her Story ist jetzt auch nicht so einfallsreich, so. Ja, aber da gibt es halt so zwei, drei Twists, aber die sie ist okay. Das ist so ein okayes, das ist das Grundsetting und dann ist es spannend genug. Also aber wenn es jetzt, also würde es, also Telling Lies würde ich nicht als Film gucken, Her Story auch nicht. So. Und das Gefühl ist ja so ein bisschen Memento, interaktives Memento zu haben, oder? Eigentlich. So, von dieser Sorte Spiel. Man spielt so ein bisschen Memento. Mein größtes Problem mit der Sorte Spiel ist, dass du alles richtig gemacht hast, das in einem zu konsumieren. Weil ich bin bei dieser Art Spiele, gibt es ja immer wieder mal, dass du so mehrere Happen Medien am Stück konsumieren musst, dass das Spiel quasi daraus besteht, dass du dich durch so Medien hangelst. Wenn du da einmal eine Unterbrechung machst, fliegst du raus. Also für mich, ich habe diese Spiele, ich kann sie spielen, bis ich sie das erste Mal weglege und dann nehme ich sie nicht wieder in die Hand. Und das ist mir bei Her Story passiert und das, ich finde das so schade, aber irgendwie so der Aufwand, sich wieder auf die Story einzulassen, sich wieder in dieses Universum einzudenken und das, was du zwischendurch vergisst, wenn du es weglegst, die machen das Wiederstarten halt zu schwer für mich, leider. Mhm. Verstehe ich. Würde ich auch so unterschreiben, deshalb am Stück spielen ist schon fast ein Muss, weil auch diese Details, also die Suchbegriffe, ich habe so einen Zettel gehabt, da habe ich so Zeug aufgeschrieben und dann, ich habe mich wenigstens noch erinnert, warum ich das aufgeschrieben habe, dann, wie ich es dann nochmal zur Suche angegeben habe, so, und das wäre halt innerhalb von ein paar Stunden oder Tagen nicht mehr gewesen, so an der Stelle. Ja, und was ich auch gerade das Gefühl habe, die haben einfach die Tipps was gebracht, die ich bei der letzten Folge gesagt habe, dass du eben nicht dich so dran klammern musst, alles Completionist zu gucken, sondern go with the flow. Und vielleicht hilft es auch einfach dann, das Spiel zu genießen. Also war als Tipp nicht schlecht, hat mir aber auch geholfen im Sinne von, also hat das Spiel, legt es einem auch nahe. Also die Art und Weise, wie es halt so läuft, weil es halt nervig ist, es anders zu tun. Und das finde ich, da ist es, in dem Sinne funktioniert es als Spieldevice auch, weil es wird mir nahegelegt, nicht alles anzugucken. Und es ist auch wichtig für Spiele, dass ich nicht alles angucke, weil nur so funktionieren die Enden. Mhm. Ja. Tja. Gut. Gut. Dann sind wir, glaube ich, damit auch am Ende der Sendung angekommen. Und mir bleibt nur, mich zu verabschieden und euch eine schöne Restwoche zu wünschen. Nächste Woche gibt es dann die Fanboys ohne mich, weil ich im Urlaub bin. Mal sehen. Vielleicht auch nicht. Will nichts versprechen. Wir sehen es auf jeden Fall. Bis dahin allerdings, Servus und Baba. Servus. Tschüss. Ciao. It's a thing that I sometimes think to myself. God, I'm so tired. Watching a consumer electronics press conference, desperately hoping to feel something. Watching a consumer electronics.